Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Vergleichsweise ist es natürlich schön hier noch, wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, so Türkei. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Mitentscheid wäre noch ganz angenehm. Wir wissen um die Stärke freier Demokratie. Es wird einfach immer schlimmer. Ich denke, dass die ganzen Leute, die oben sind, einfach überhaupt keine Ahnung haben. Scholz, da braucht man gar nichts zu sagen, hat keine Ahnung von Brotpreisen. Er hat keine Ahnung, wie viel Sprit kostet. Also das interessiert ihn auch nicht. Das macht er ziemlich deutlich und klar. Und ich bin 22 Jahre jung. Es tut mir leid, ich wähle halt die AfD. So. Denn wehrhafter Demokrat zu sein bedeutet, wenn ich mich öffentlich gegen die AfD positioniere, in Hoyerswerda, in Krimma oder Zwickau, dann habe ich damit zu rechnen, dass im Zweifel irgendwelche Neonazis mein Autoreifen aufschlitzen. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Wir haben alle sehr gerungen mit unseren Entscheidungen. Und das finde ich das Wichtigste, was so ein Bürgerrat wirklich zu bieten hat, die Tatsache, dass man Informationen und Wissen bekommt. Die Desinformationsindustrie wächst weiter. Eine Zunahme von Desinformationen im Zusammenhang mit Wahlen. Nur wenn Menschen sich gut informieren können, sind wir auch in der Lage, Demokratie überhaupt stattfinden zu lassen, weil das ist die Grundvoraussetzung fürs Wählen gehen. Egal, wohin wir aktuell schauen, die Demokratie erscheint gefährdet. Ob wir den Blick nach draußen, in die Welt oder auf Deutschland richten, Kriege, Klimawandelfolgen und eine zunehmend gespaltene Gesellschaft zerren an ihr. Aber wie bedroht ist sie wirklich? Und wie wehrt sie sich? Was müssen wir als Gesellschaft, aber auch die Politik tun, um die Demokratie zu verteidigen? Mit diesen Fragen haben sich die drei Programme des Deutschlandradios in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt. Denn das Thema der Deutschlandfunk-Denkfabrik war in diesem Jahr die wehrhafte Demokratie. Es wurde also ganz bewusst nicht nur auf Probleme geschaut, sondern auf Lösungen und Faktoren, die unsere Demokratie stärken. In dieser langen Nacht möchte ich Sie durch eine Auswahl von Beiträgen, Interviews, Reportagen und Podcasts führen, die sich dem Thema auf ganz unterschiedliche Weise angenähert haben. Mein Name ist Charlotte Weinreich. Schön, dass Sie dabei sind. Die Zustimmung zur Demokratie ist in Deutschland ungebrochen hoch, nämlich bei über 90%. Das geht aus der Leipziger Autoritarismusstudie hervor. Aber obwohl fast alle in einer Demokratie leben wollen, ist nur noch etwas mehr als die Hälfte der Menschen zufrieden mit dem aktuellen Zustand der Demokratie. Woran liegt das? Niklas Ottersbach ist Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt und er war dort unterwegs, wo die Unzufriedenheit besonders groß ist. Und zwar im Burgenlandkreis bei Götz Ulrich, der ist dort Landrat. Der Burgenlandkreis liegt zwischen Halle, Leipzig und Jena. Götz Ulrich von der CDU ist außerdem Präsident des Landkreistages in Sachsen-Anhalt, weiß also auch über die Grenzen seiner Region hinaus ganz gut Bescheid. In der eher konservativen CDU Sachsen-Anhalt gehört Götz Ulrich zu den Liberalen. Sie sind mit konkreten Ausprägungen der politischen Entscheidungen nicht einverstanden. Erzählt er von seinen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Von der Demokratie ist da selten die Rede. Die Unzufriedenheit äußert sich anders. Es treibt sie vieles an Sorgen um, die ihre Existenz, ihren Wohlstand betreffen könnten. Das ist ja bekannt, die großen Themen Klima, Energie, Zuwanderung, Asyl. Das sind die Themen, die sie umtreiben. Es gibt im Osten außerdem so etwas wie eine Transformationserschöpfung, die immer noch spürbaren Folgen der Nachwendezeit. Und diese Erschöpfung und auch diese Unzufriedenheit waren latent schon lange da. Das sieht man zum Beispiel an der niedrigen Wahlbeteiligung. Teilweise ist in den 2000er Jahren nicht mal jeder Zweite in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl gegangen. Zu dieser Erschöpfung kommen nun die neuen Krisen, die Landrat Götz Ulrich angesprochen hat. Die Klimakrise, die Folgen der Corona-Pandemie und im Burgenlandkreis ganz besonders ausgeprägt das Thema Migration. Es gibt seit 2015 einen Ausländeranteil, der zwar von einem geringen Ausgangsniveau gestartet ist, aber eben dann doch deutlich sichtbar gestiegen ist. 2015 war der Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Tröglitz. Das ging deutschlandweit durch die Medien. Götz Ulrich setzt sich für die Aufnahme von Geflüchteten ein, weshalb er bei einigen als, Zitat, Flüchtlingslandrat beschimpft wird. Und wenn man dann auf der Straße nach der Zufriedenheit mit der Demokratie fragt, wird sehr schnell eine Verbindung zum Thema Migration gezogen. So wie bei Karl Heinz, 77 Jahre alt und Rentner aus Weißenfels, einer Kleinstadt mit einem Schlachthof als größtem Arbeitgeber, mit vielen Leiharbeitern aus Südosteuropa, Geflüchteten aus aller Welt und zuletzt aus der Ukraine. Für Rentner wie Karl Heinz verschärfen sich aus seiner Sicht die Verteilungskämpfe. Ich habe zum Beispiel 25 Jahre bei einem Krankentransport gearbeitet, als Krankenfahrer. Und Rente kriege ich 800 und 450 Meter. Das ist sehr viel des Guten. Und dann die Preise, wissen Sie ja alle selbst, dass es alle angezogen haben. Nee, ganz zufrieden bin ich nicht. Was stört Sie denn konkret an der Demokratie? Das ist das Ungerechte. Ich sag's nicht gerne, aber ich sag's trotzdem mal. Den Ausländern stecken sie es hinten rein und uns tun sie damit belasten. Und das finde ich ungerecht. Das ist etwas, das Landrat Götz Ulrich in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch mitbekommt. Er versucht, mit Menschen wie Karl Heinz ins Gespräch zu kommen. Ich bemühe mich darum, mit erfolgreichen Beispielen den Menschen auch zu erklären, dass zum Beispiel, wenn die Zuwanderung eben in Arbeit und Ausbildung landet, wir alle da was in der Region davon haben. Ich meine, wir haben vielleicht 5.000, 6.000 offene Stellen im Burgenlandkreis. Und wenn es gelingt, und das gelingt ja auch in Größenordnung, wir haben den höchsten Anteil von ausländischen Arbeitskräften in ganz Sachsen-Anhalt, dem einen oder anderen auch zu zeigen, Mensch, die Kellnerin, der Kellner, der dich jetzt bedient, der ist nur da, weil eben diese Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. Ansonsten wäre auch dieser Gasthof jetzt auch noch geschlossen. Ich glaube, dass man mit solchen Beispielen doch den einen oder anderen zum Nachdenken anregen kann. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht mehr auf seine Argumente einlassen. Ich bin öfter in dieser Gegend zwischen Saal und Unstrut. Das ist eine Weinregion. Teilweise sieht es da aus wie in der Toskana. Wunderschön. Aber es gibt dort eben auch verfestigte rechte bis rechtsextreme demokratiefeindliche Einstellungen. Ein Beispiel, als ich mir neulich einen Schulgarten in Weißenfels angeguckt habe, der war so ein bisschen abseits in einer Kleingartensiedlung, da waren dann in den Nachbargärten Reichskriegsflaggen gehisst. Und einer der Schüler meinte zu mir, das ist normal hier. Und natürlich bekommt auch der Landrat diese Stimmung mit, zum Beispiel beim Einkaufen in seinem Heimatort an der Supermarktkasse. Wissen Sie, was die Leute da sagen? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, was die Leute da sagen. Und dann sagt sie eben, den Ausländern wird also alles finanziell gegeben und für uns ist nicht mal mehr der Gärtner da, der die Anlagen pflegt. Und da habe ich gesagt, es gibt natürlich auch viele Dörfer hier in der Gegend, die haben Initiativen in der Bevölkerung. Da sieht es aus wie im Westen, so ja, richtig schön und alles gepflegt und das liegt daran, dass die da auch gut zusammenhalten. Das passiert bei uns leider nicht so oft. Und da sagt sie, ja, aber die Leute sagen, für diesen Staat mache ich keinen Finger mehr krumm. Das ist natürlich ein Alarmsignal für die Demokratie, wenn Menschen so viel Vertrauen in den Staat verloren haben, dass sie selbst gar nicht mehr bereit sind, sich einzubringen. Ein Punkt, der gerade für so ein dünn besiedeltes Bundesland wie Sachsen-Anhalt wichtig ist, die Infrastruktur, die wegbricht. Gerade dieses Jahr hat in Zeitz im Burgenlandkreis die Kinderklinik geschlossen. Zu wenig Geburten, zu wenig Fachpersonal. Dieser konstante Schwund müsse irgendwie aufgefangen werden. Das hat mir Katrin erzählt, auch eine Weißenfelserin, die heute in Bayern lebt. Die Infrastruktur für den kleinen Bürger, die bricht ja in vielen kleinen Städten weg. Ob das die Post ist, ob das die Schulen sind, Bahnhöfe und es kümmert sich keiner. Die wollen Kümmerer und das macht halt die AfD. Wir haben auf Rügen Stände gesehen, wo die Leute sich halt auskotzen konnten. Ne? Und da gewinnen die natürlich Sympathien, meiner Meinung nach. Und hier siehst du nichts von CDU oder SPD oder von Grünen. Und der Region fehlen Leute wie Katrin, die 1989 weggegangen ist aus Weißenfels und jetzt nur noch zu Klassentreffen da ist. Und dort auf die gleiche Unzufriedenheit trifft wie bei Rentner Karl Heinz. Nur mit dem Unterschied, dass es den Leuten aus Katrins Schulklasse besser geht. Leute, die Häuser haben, zweimal im Jahr Urlaub fliegen und schimpfen auf die Ausländer in der Nordstadt, wo ich dann frage, was nehmen die euch denn weg? Das ist schwierig, es ist ganz schwierig, es reißt Freundschaften. Wenn man sich die Unzufriedenheit mit der Demokratie am Beispiel des Burgenlandkreises ansieht, dann merkt man, diese Unzufriedenheit ist durchaus ambivalent. Auf der einen Seite gibt es Rentner wie Karl-Heinz, bei dem man vielleicht nachvollziehen kann, dass er denkt, von der Demokratie nicht besonders viel zu profitieren, wenn er nach einem langen Arbeitsleben jeden Euro umdrehen muss, um über die Runden zu kommen. Aber da sind eben auch die Leute, von denen Katrin spricht, denen es finanziell gut geht und die trotzdem unzufrieden sind. Es ist also nicht so ganz einfach, diese Unzufriedenheit in der Gesellschaft zu fassen. Dieser Bericht von Niklas Ottersbach lief im Deutschlandfunk Hintergrund. Anlässlich der diesjährigen Denkfabrik entstand dort eine Reihe mit dem Titel »Definiere Demokratie«. Alles zu finden auf unserer Website oder in der DLF-Audiothek. Das mit der Definition ist übrigens gar nicht so einfach. Demokratie. Puh, was für ein Wort, Leute. So groß, so prächtig, so frei, so stark, so zerbrechlich. Diese Idee, es einfach selbst zu machen. Einer Herrschaft des Volks, durch das Volk, für das Volk. Um mal ganz frei Abraham Lincoln zu zitieren. Das war mein Kollege Markus Dichmann. Zu hören im Deutschlandfunk Nova Podcast Eine Stunde History zum Thema Demokratiegeschichte. In diesem kleinen Ausschnitt reißt er das ganz grundlegende Verständnis von Demokratie an und dabei kommt auch schon rüber, wie groß das Versprechen der Demokratie und wie fragil diese Staatsform ist, in der die Staatsgewalt vom Volk ausgehen soll. In einer repräsentativen Demokratie wie der Bundesrepublik heißt Volkssouveränität vor allem, dass wir regelmäßig demokratische Wahlen abhalten. Das ist ja irgendwie die Grundausstattung eigentlich des politischen Bürgerstatus, des Staatsbürgerstatus, sich beteiligen zu dürfen. Natürlich wissen wir, dass die Praxis von Demokratie, das Ausüben von Demokratie nicht beim Wahlrecht und bei der Ausübung des Wahlrechts stehen geblieben ist. Wenn wir auf eine Demo gehen, wenn wir eine Bürgerinitiative machen, wenn wir uns mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn treffen und dann sagen, Mensch, hier, da passt uns aber nicht, wo tragen wir dieses Anliegen mal hin, dann ist das auch demokratische Aktivität, die sehr wichtig ist. Aber das Wahlrecht hat eine besondere Bedeutung bekommen, die Repräsentation dann in Parlamenten, ob es jetzt der Stadtrat, Gemeinderat ist oder Landtag oder eben der Bundestag oder vielleicht auch das Europäische Parlament, das wir ja auch direkt wählen können, das hat eben eine besondere Bedeutung. Da fallen nun mal die zentralen Entscheidungen. Unsere zentralen Entscheidungen sollen in demokratisch legitimierten Parlamenten fallen und ja, und eben auch diese Fokussierung, ja, alle an diesem Tag, das ist ja auch wirklich das Besondere, ne? Am Wahltag, da ist die Konzentration aller darauf gerichtet und da werden wir uns bewusst, dass wir irgendwie ja auch als Gesellschaft eine politische Gemeinschaft sind. Und das war Paul Neute, Historiker an der Freien Universität Berlin. In Deutschland dürfen leider längst nicht alle wählen, die sich als Teil unserer politischen Gemeinschaft verstehen. Und viele, darunter Frauen, aber auch arme Leute, mussten sich dieses Recht, politisch mitzubestimmen, vor gar nicht so langer Zeit hart erkämpfen. Wer wählen darf und wer nicht, darüber wird auf der ganzen Welt seit der Antike gestritten. Wenn Sie mehr über die Geschichte des Wahlrechts hören wollen, dann empfehle ich Ihnen »Wer die Wahl hat«, eine Folge des Deutschlandfunk-Podcasts »Der Rest ist Geschichte« mit Anne Tran. Alles zu finden auf der Denkfabrik-Website und überall dort, wo es Podcasts gibt. Für mich ist die Demokratie in der Bundesrepublik eine 7 von der Stabilität her zurzeit. Vielleicht sogar eine 7-8, weil ich glaube, dass die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, die nationalsozialistische Diktatur und nicht zuletzt auch dann die SED-Diktatur, die Bundesrepublik so institutionell, normativ, juristisch, auch gesellschaftlich so sehr geprägt hat, diese Erfahrung des Zusammenbruchs, des Endes der Demokratie und der Diktatur, dass es noch einiges bräuchte, glaube ich, auch an Erschütterungen über das, was wir schon erleben natürlich, was Grund zur Sorge gibt. Aber ich glaube insgesamt, dass es doch relativ gefestigt ist. Das hat die Historikerin Christina Moriner im Deutschlandfunk gesagt. Offensichtlich vertraut sie in die stabilen Strukturen und in die Institutionen der Bundesrepublik. Aber dieses Vertrauen in die Demokratie, das teilen, wie wir vorhin gehört haben, längst nicht mehr alle. Für die Reihe Definiere Demokratie im Deutschlandfunk hat Ann-Kathrin Jeske zu diesem Thema ein Interview mit dem Autoritarismusforscher Oliver Decker geführt. Was genau läuft schief, wenn die Zustimmung zur Demokratie als Idee so ungebrochen hoch ist, aber dennoch so viele Menschen mit der gelebten Demokratie unzufrieden sind? Wie das zusammenpasst, dazu forscht der Sozialpsychologe Oliver Decker seit über 20 Jahren. Seit 2002 erhebt er in der Leipziger Autoritarismusstudie, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Demokratie gerade ist. Und wenn sich jemand so kontinuierlich mit einem Thema beschäftigt, dann hat das einen Vorteil. Er sieht das große Ganze. Und das ist erst einmal überraschend. Im Durchschnitt ist die Zufriedenheit mit der Demokratie nämlich sogar etwas gestiegen. Und zwar vor allem in Ostdeutschland. Aber Decker sagt auch, insgesamt sei sie auf einem so niedrigen Niveau, dass er beunruhigt ist. Da muss ich sagen, das ist eine Problemanzeige. Und zwar eine handfeste. Das kann man sehen als fehlende Responsivität, wie das so schön heißt, der Politiker, dass die eben viel zu wenig im Kontakt mit Menschen sind. Auf jeden Fall ist es ein Problem. Einerseits ist das ein Problem, weil Demokratien eben auf ihre Bevölkerungen angewiesen sind. Wenn in Deutschland also nur noch in etwa jeder Zweite zufrieden ist, dann schwindet die Berechtigung der Demokratie. Was den Demokratieforscher aber noch mehr beunruhigt, das ist das politische Ohnmachtsgefühl, das die große Mehrheit der Bevölkerung empfindet. Und zwar nicht nur in Ostdeutschland, sondern in der gesamten Republik. Mehr als 75% stimmen der Aussage zu, Leute wie ich haben keinen Einfluss auf die Politik. Und da, sagt Decker, sei auch tatsächlich etwas dran. In der Teilhabe in der Bundesrepublik gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Bestimmte Gruppen sind nicht repräsentiert. Sie müssen nicht selber in den Parlamenten sein, aber sie sind auch in den Meinungsbildungs- und Willensbildungsprozessen in den politischen Arenen nicht ausreichend abgebildet für ihre Interessen. Damit meint er Menschen wie den Rentner Karl-Heinz. Menschen also, die eher im ländlichen Raum oder in kleinen Städten leben. Menschen mit geringer Bildung und geringem Einkommen. Sie hätten nicht nur subjektiv das Gefühl, wenig Einfluss auf Politik zu haben, sondern sie seien tatsächlich unzureichend repräsentiert, wenn man sich die Zusammensetzung der Parlamente anschaut. Und das kann vielleicht nicht verwundern, wenn man sich vor Augen führt, dass eben Menschen auch danach unterschieden, sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten haben, um ihre Interessen zu vertreten. Es gibt gläserne Decken, die von Menschen auch manchmal nicht zu überwinden sind. Und wer das kritisiert, hat auf jeden Fall recht. Zwei Beispiele. Ein erfolgreicher, für die Region wichtiger Unternehmer im Burgenland, der wird mit seinem Anliegen bei einem Landtagsabgeordneten eher durchdringen, als wenn Rentner Karl-Heinz dort anruft. Und eine gut verdienende Akademikerin wird sich eher lokalpolitisch engagieren und für ihre eigenen Interessen eintreten und damit dann auch gehört werden, als eine alleinerziehende Mutter, die vom Mindestlohn lebt. Der Zugang zu Politik ist also in Deutschland ungleich verteilt. Und in Ostdeutschland kommen Faktoren, die diesen Zugang zu Politik erschweren, ländliche Gegenden, geringe Bildung, wenig Geld, häufiger zusammen als im Westen. Das erklärt zum Teil auch, warum die Unzufriedenheit mit der Demokratie dort durchschnittlich größer ist. Doch es gibt eben auch die andere Seite. Menschen, die sich politisch ohnmächtig fühlen, obwohl ihre Interessen durchaus vertreten werden. Welche Bedürfnisse haben Menschen an die Politik? Und da müssen wir feststellen, die sind häufig eher Bedürfnisse, die darauf zielen, nicht in Konflikte verwickelt zu sein, politische Auseinandersetzungen konstruktiver Art auch nicht tragen zu können. Das heißt, die Unzufriedenheit mit der Demokratie mündet eigentlich eher ein in einen Wunsch nach weniger demokratischer Teilhabe, also weniger Aushandlungsmöglichkeiten und eher der Wunsch einer homogenen Gruppe anzugehören in einem homogenen Staat, in dem eine Aushandlung vielleicht gar nicht erst notwendig ist und auch dann nicht mehr möglich ist. Für die Demokratie ist dieses Nicht-Aushalten von Streit ein Problem. Denn Konflikte austragen und Kompromisse verhandeln ist ja nun mal so etwas wie der Kern der parlamentarischen Demokratie. Wenn man das hört, dann kann man schon erahnen, warum die AfD mit ihrem Kurs punktet. Sie verspricht etwas, was viele sich wünschen, aber in der Demokratie nicht finden. Eine homogene Bevölkerung mit wenig Konflikten. Und eine Politik, die vorgibt, das in die Hand zu nehmen. Dass es so in einer Demokratie nicht läuft, müsse eine Gesellschaft erst lernen, sagt Decker. Und die deutsche Gesellschaft lerne eher langsam. Das ist auch wirklich ein Ausdruck einer politischen Kultur, die sich in der Bundesrepublik sehr, sehr langsam auch entwickelt. Wir haben ja bis heute im Grunde genommen eine die Gesellschaft durchziehende Vorstellung davon, dass es eigentlich ja einen richtigen Weg gibt, den man nur einzuschlagen braucht, sagt der Autoritarismusforscher Oliver Decker. Dabei ist es oft komplizierter. Eine Demokratie muss Konflikte und Meinungsverschiedenheiten eigentlich aushalten, ohne dass dabei gleich das Grundvertrauen in die Demokratie verloren geht. Die Frage ist, kann eine Gesellschaft das Streiten lernen? Zum Beispiel, indem Diskussionen und Konflikte ganz gezielt provoziert werden? Es gibt ein Konzept, das genau das versucht. Deep Democracy. Christian Schüle hat sich das genauer angeschaut. Claudine Niert steht wöchentlich auf den Marktplätzen deutscher Städte. Sie ist Bundesvorständin der NGO Mehr Demokratie e.V., wirbt für Bürgerentscheide und Volksbegehren und spricht dabei mit Hunderten von Menschen. Was ich am allermeisten höre, ist, mich fragt ja keiner. Ich werde ja eh nicht gefragt, ich werde ja eh nicht gehört. Was bringt es denn, ob ich jetzt wähle, ob ich meine Stimme erhebe? Und das ist eine große Bedrohung für die Demokratie. Geht es um Meinungen, Haltungen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, ist der Marktplatz ein Resonanzraum für die gesamte Republik. Nierts Schlussfolgerung ist düster. Wenn die Politik nicht sofort sich zusammentut mit der Bevölkerung und die Nöte, Ängste und Gedanken der Bevölkerung ernst nimmt und die Bürgerinnen und Bürger sofort mit einbezieht in die Lösungsfindung, dann fliegt uns die ganze Kiste noch um die Ohren. Ist das nicht die große Frage der Zukunft? Wie ließe sich im Kleinen verhindern, dass uns irgendwann die Kiste um die Ohren fliegt? Ein Konzept mit dem Namen Deep Democracy könnte das Problem des schwindenden Vertrauens an der Wurzel packen. Das Ungewöhnliche daran, Deep Democracy sucht gezielt den Konflikt, um im Ergebnis dann tragfähige Kompromisse zu ermöglichen. Differenzen sollen anerkannt und abweichende Haltungen in Entscheidungen mit einbezogen werden. In Deutschland ist das bisher kaum bekannt, in den Niederlanden hingegen weit verbreitet, in Unternehmen, Institutionen und als Forschungsrichtung an Hochschulen. Nehmen wir an, 30 Menschen versammeln sich. Dann haben 30 Menschen 30 zum Teil sehr verschiedene Meinungen zum selben Thema. Welche Meinung wird gehört? Welche setzt sich durch? Erfahrungsgemäß grenzt eine festgelegte Mehrheitsmeinung zahlreiche Minderheitenmeinungen irgendwann aus. Sie bleiben ungehört, arbeiten aber dennoch weiter. Werden sie dann nicht hörbar gemacht, verstärken sie sich und vertiefen die gesellschaftliche Polarisierung. Hier setzt Deep Democracy an. Wie kann ich Entscheidungen fällen und die Minderheitenmeinungen, die weg sind von meinem Mainstream, wie kann ich das machen, dass ich die richtig hervorhole, dass die sich auch trauen, das zu sagen, also auch im Unternehmen einen sicheren Raum schaffen, dass die sich auch empowered fühlen, ihre Meinung zu sagen. Christiane Leiste war lange Zeit die erste Deep Democracy Trainerin in Deutschland. Sie lehrt Mindful Leadership an der Hochschule Osnabrück und macht als Konfliktmoderatorin in Gruppen und Institutionen immer wieder ähnliche Erfahrungen wie Claudine Niert auf deutschen Marktplätzen. Menschen, die nicht mit einbezogen werden, fühlen sich ohnmächtig, übergangen, enttäuscht, beleidigt, hilflos. Die Frustration wächst. Und dann? Wenn du nicht gehört wirst, gehst du immer mehr in Widerstand. Der innere Widerstand kann irgendwann dann in den offenen Widerstand führen. Der wiederum könnte Aggression, Gewalt und im schlimmsten Fall Krieg zur Folge haben. Oder aber Rückzug, inneres Exil, Resignation, Aufkündigung der Demokratie. Deep Democracy Trainer fördern ganz bewusst den Streit innerhalb einer Gruppe, damit vorhandene Differenzen zum Vorschein kommen. Erste Grundbedingung: Jede und jeder muss dialogbereit sein. Die zweite: Alle erklären sich bereit, alles zu sagen und alles, was gesagt wird, auszuhalten. An beidem schon könnte es in der Alltagspraxis scheitern, denn wer sich abgewendet hat, kehrt womöglich auch in geschützten Räumen nicht in ein Gespräch zurück. Aber wenn der Streit nach Regeln gelingt, artikuliert sich Widerstand durch ein hörbares Nein gegen die Mehrheitsmeinung. Ob in der Gruppe oder in der Gesellschaft, die Kunst besteht dann darin, der identifizierten Meinungsminderheit ein Angebot zu machen. Christiane Leiste. Was brauchst du, um mitzugehen? Und das ist eben ganz wichtig, weil jetzt, wenn 2, 3 Leute sagen, ich brauche dies und jenes, um mitzugehen, dann wird die Entscheidung komplexer. Also dann baust du das nochmal in die Entscheidung ein. Da kommt sozusagen die Weisheit der Minderheit mit rein. Aber wohin mit dem Nein außerhalb des geschützten Trainingsraums im Alltag? Zum Beispiel in eine App. So geschieht es seit 2016 in Taiwan. Plattformen wie WeTaiwan oder Join ermöglichen jeder Bürgerin und jedem Bürger zu jeder Zeit an jedem Ort des Landes Eingaben zu übermitteln. Jede und jeder kann eine E-Petition starten. Erhält sie durch Unterstützer mindestens 5000 Unterschriften, müssen Regierungsbehörden per Gesetz zum Anliegen Stellung nehmen. Auch in Deutschland gibt es zarte Ansätze digitaldemokratischer Beteiligung. Als bundesweit erste Kommune machte die Stadt Tübingen 2019 mit der Bürger-App kommunale Bürgerbefragungen auf dem Smartphone möglich. Die Ergebnisse, heißt es, dienten dem Gemeinderat als Entscheidungshilfe bei Beschlüssen. Andere deutsche Städte sind diesem Beispiel mittlerweile gefolgt. So gut das nun klingen mag, das direkte Gespräch, wie es Deep Democracy befördert, wird dadurch nicht ersetzt. Christian Schüle war das über die Methode Deep Democracy. Ein Stichwort, das er in seinem Beitrag anspricht, wollen wir uns jetzt nochmal genau anschauen. Die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungen. Der Bundestag probiert das gerade aus und lässt sich das erste Mal ganz offiziell von BürgerInnen beraten. Und zwar zu der Frage, ob sich der Staat in die Ernährungsgewohnheiten der Menschen einmischen soll oder nicht. Besonders viel Erfahrung mit dieser Form der politischen Teilhabe hat das Land Baden-Württemberg. Bürgerbeteiligung gibt es dort nämlich seit 12 Jahren, seit die Grünen in der Regierung sind. In Stuttgart zum Beispiel gibt es einen Bürgerrat, der sich mit der Klimapolitik der Zukunft beschäftigt. Ein Generationenthema, das sich natürlich nicht so einfach beim Kaffee in 5 Minuten zu Ende diskutieren lässt. Es ist auf jeden Fall zeitintensiv, aber das wussten wir vorher und das ist ja auch schön. Fabia Göring und Verena Russlies sitzen im Stuttgarter Rathaus, wie so oft in den letzten Monaten. Der Bürgerrat zur Klimapolitik in Stuttgart nimmt viel Zeit in Anspruch. Trotzdem ist die Begeisterung bei den beiden noch spürbar. Da dachte ich, ich mache auf jeden Fall mit, vor allem um mal andere Perspektiven auf das Thema kennenzulernen. Ich kam übers Nachrückverfahren rein und das hat mich dann noch mal stärker gefreut, dass ich dann doch noch die Chance bekomme, teilzunehmen. An 6 Samstagen zwischen März und Juli diskutiert der Bürgerrat, wie Stuttgart klimaneutral werden könnte. Die gut 60 Teilnehmenden sollen konkrete Fragen beantworten. Wie kann Stuttgart klimaneutral heizen? Wie viel darf das jeden Einzelnen kosten? Wie schafft es die Stadt, dass weniger Autos fahren und mehr Fahrräder, Busse, Bahnen? Und wie wird so eine Klimapolitik am Ende möglichst breit akzeptiert? Ein Schlüssel dazu im Bürgerrat, die Zusammensetzung, sagt Bruno Wipfler. Er koordiniert bei der Stadt Stuttgart den Bürgerrat Klima. Wir wussten, der Gemeinderat möchte, dass Personen aus den verschiedensten Altersgruppen dabei sind, mit Migrationshintergrund und ohne, mit verschiedenen Bildungsabschlüssen. Und dann haben wir zusammen mit dem Statistischen Amt eine Zusammensetzung ausgerechnet, prozentual, wie viele Menschen müssen welche Eigenschaften haben, wenn wir dann die Menschen aus dem Lostopf ziehen. Denn wer genau am Ende beim Bürgerrat mitmacht, entscheidet das Los. Genau, wir arbeiten mit einem 2-stufigen Losverfahren. Das ist in Deutschland bei den Bürgerräten bisher, glaube ich, Standard. Das heißt, in einem ersten Schritt werden Personen aus dem Einwohnermelderegister zufällig ausgelost und angeschrieben. Das waren in unserem Fall 6.000. Und von diesen 6.000 Menschen melden sich erfahrungsgemäß 5-10% zurück. Bei uns waren es 14%, also eine sehr hohe Rücklaufquote. Dann wird nochmal gewichtet. Männer, Frauen, Menschen aus unterschiedlichen Einkommensgruppen, Altersstufen und ein zweites Mal gelost. Ein Querschnitt von Stuttgart. Und das merkt man auch in den Diskussionen, erzählt die 28-jährige Politikwissenschaftlerin und Teilnehmerin Verena Russlies. Wenn man dann in die Kleingruppen geht, merkt man insbesondere, dass da auch wirklich verschiedene Ansichten aufeinanderprallen und auch verschiedene Lebensrealitäten sind. Es ist wirklich ein fordernder Prozess, gerade weil wir auch eine sehr heterogene Gruppe sind. Und da kommen wir wirklich teilweise an unsere Grenzen sozusagen. Bürgerräte sollen keine Expertenrunden sein, sondern die breit gestreute Meinung von allen möglichen Menschen zusammenbringen. Zusätzlich gibt es Input von außen, aus der Wissenschaft, aus der Praxis oder der Stadtverwaltung zum Beispiel. Auch verschiedene Interessensgruppen geben ihre Einschätzung vor dem Bürgerrat ab. Die Stadtwerke, Umweltverbände, Industrieunternehmen oder Behörden, sagt Bruno Wipfler. Die Interessensgruppen bekommen von den Sitzungen des Bürgerrats die vorläufigen Ergebnisse zugespielt, um dazu Rückmeldung geben zu können. Das war uns sehr wichtig, weil wir wollen, dass ein Bürgerrat auch gut durchdachte Empfehlungen geben kann. Die Idee zum Bürgerrat in Stuttgart kam aus der Bevölkerung. Der Gemeinderat hat ihn dann beschlossen. Externe Agenturen moderieren und begleiten den Prozess, damit Gemeinderäte oder die Stadtverwaltung möglichst keinen politischen Einfluss nehmen können. Teilnehmerin Fabia Göring. Da bin ich wirklich gespannt, wenn wir quasi in der letzten Sitzung dann auf Vertreterinnen des Gemeinderats treffen, wie das aufgenommen wird, was wir da erarbeitet haben. Der Bürgerrat soll rund 30 konkrete gemeinsame Empfehlungen erarbeiten. Dann ist der Gemeinderat dran. Bruno Wipfler. Ihre Empfehlungen werden erstens alle geprüft, daraufhin, wie teuer das eigentlich ist, jetzt schon im nächsten Doppelhaushalt. Und zweitens, wir werden über diese Empfehlung auch noch einzelne Beschlüsse fällen. Es muss also nicht alles umgesetzt werden. Das ist bei allen Bürgerräten so. Sie beraten, entscheiden aber nicht. Das machen dann die gewählten Gemeinderäte. Teilnehmerin Verena Ruslis. Also ich habe ganz viel Hoffnung und meine realistischen Erwartungen sind durchaus mit Skepsis durchsetzt, was auch bei einigen Mitteilnehmerinnen durchklang. Diese Skepsis, naja, was wird denn tatsächlich von dem, was wir vorschlagen, umgesetzt? Das ist natürlich am Ende die spannende Frage. Was Bürgerräte tatsächlich bringen, ob die politisch was bewegen und vielleicht auch verändern können. Sie sind zumindest eine Chance, mehr Perspektiven in politische Entscheidungen einfließen zu lassen. Die Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms hat recherchiert, wie das Ganze in Stuttgart funktioniert. Eingesprochen wurde dieser Beitrag von ihrem Kollegen Johannes Döbbelt. Unterschiedliche Meinungen im Extremen, die kann man nicht einfach immer nur aushalten. Vor allem, wenn es um rechte Stimmungsmache geht. Gerade in ostdeutschen Städten gibt es immer wieder Berichte über rechte Demonstrationen und Hetze. Aber dabei wird oft vergessen, dass bei diesen Demonstrationen auch viele Menschen gegen rechts auf die Straße gehen. Da gibt es zum Beispiel Aktivisten wie Jakob Springfeld, die gegen Rechtsextreme, gegen Gewalt, Hass und Angst kämpfen. Er ist 21 Jahre, Student und hat gemeinsam mit Isso Erich ein Buch geschrieben mit dem Titel Unter Nazis – Jung, Ostdeutsch gegen Rechts. Das Buch erzählt von seiner Jugend in Zwickau und er will damit warnen und aufrütteln. Wir hören jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Gespräch, das Ulrike Timm mit ihm im Deutschlandfunk Kultur geführt hat. 2015, die Flüchtlingskrise, wo Sie irgendwie mittendrin gearbeitet haben, mit dem Vater immer hingegangen sind. Wie war das? Genau, mein Papa ist in der Geflüchtetenhilfe aktiv geworden. Ich finde den Begriff Geflüchtetenhilfe immer schwierig, weil eigentlich sollte es nicht darum gehen, dass wir irgendwem helfen, sondern für mich hat Geflüchtetenhilfe in Anführungszeichen damals bedeutet, dass ich neue Freundschaften schließe, neue Menschen kennenlerne, Menschen wie Mostafa. Über ihn oder mit ihm haben wir auch einen Teil des Buches gewidmet. Und ich glaube, spätestens als Mostafa mir von seinen Erfahrungen mit Rassismus erzählt hat, hat das irgendwas mit mir gemacht. Hm. Ich glaube, ich als weiße, privilegierte Person werde das, was er fühlt und erlebt hat, niemals so nachfühlen und nachvollziehen können wie er. Aber wenn man plötzlich Menschen hat, die einem davon erzählen, dass sie rassistisch beleidigt, bespuckt oder bedroht werden, dann macht das, glaube ich, was mit einem und mich hat das damals sehr politisiert. Mostafa kommt aus Afghanistan, hat Kriegserlebnisse. Für Sie war er erstmal ein Freund, Sie waren zusammen Schlittschuhlaufen und irgendwann tropfte dann so nach und nach in Ihr Leben, wie man solchen Menschen auch begegnet ist. Das heißt immer so schön, für mehr Toleranz und gegen Hass. Wofür genau setzen Sie sich ein? Ich glaube, ich setze mich dafür ein, dass Menschen wie Mostafa, aber auch Menschen wie ich, eine lautere Stimme bekommen. Ich meine, es ist nach wie vor wichtig, über jeden einzelnen Vorfall von rechter Gewalt in Sachsen zu berichten. Und ich verstehe das nicht als Sachsen-Bashing, sondern ich verstehe das als rassistische, extrem rechte Tatsachen, die man immer und immer wieder benennen sollte. Ich finde aber, dass es parallel genauso wichtig ist, diejenigen Perspektiven und diejenigen Stimmen zu zeigen, die schon jetzt unter diesen Umständen, unter den hohen AfD-Umfragewerten leiden und diejenigen, die aktiv dagegen ankämpfen. Also ich setze mich für Menschenrechte ein. Sie waren ja zuerst nicht gleich unter Hunderten Gegendemonstranten. Sie waren zuerst Schüler, Fridays for Future. Klimakrise war wahrscheinlich noch viel wichtiger als rechte Szene. Ich habe mich gefragt, als Jakob Springfeld so anfing, ich muss was tun. Ich als Schüler jetzt schon demonstrieren, da sein, sagen, ich denke anders. Waren Sie da alleine in der Klasse, im Sportverein, in der Kirchengemeinde oder galt von Anfang an, wir sind viele oder gar wir sind mehr? Also das Wir sind mehr bröckelt für mich leider immer mehr. Da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe mich trotzdem nie allein gefühlt. An meiner Schule habe ich MitstreiterInnen gefunden. Ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem ich irgendwie Anfeindungen erlebt habe oder als plötzlich ein Neonazi vor unserer Haustür stand, spätestens ab diesem Zeitpunkt hat das meine MitschülerInnen auch ein Stück weit politisiert. Wenn der Freund plötzlich bedroht wird, dann macht das was mit einem und dann denkt man vielleicht langsam darüber nach, sich auch mal endlich irgendwie so zu positionieren. Sich zu positionieren, das klingt so reflektiert, abstrakt. Es gehört ja Mut dazu. Absolut. Also die Leute mobilisieren. Ist ja immer leichter, auf dem Sofa zu sitzen, sich abends die Nachrichten anzugucken, als selber was zu tun. Sind Angriffe der Preis, den man zahlen muss? Also ich glaube, erstmal habe ich über diesen Mut damals gar nicht nachgedacht. Ich fand es, als ich Mostafa kennengelernt habe, war es für mich eine logische Konsequenz, dass ich mich auch auf der Straße irgendwie sichtbar machen muss und meine Meinung äußern muss in einer Stadt, in der das Demonstrationsgeschehen leider schon damals oft von rechts dominiert war. Und ja, leider hat dieses Engagement, was ich damals noch gar nicht so verstanden habe, also ich bin naiv daran gegangen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich wegen einem Refugees Welcome Pullover, wegen einem Pulli, auf dem Flüchtlinge willkommen steht, irgendwie beleidigt und angeschrien werde. Das ist mir als 14-, 15-Jähriger in Zwickau passiert. Und nach musste ich verstehen, dass das leider der Preis ist, den die Menschen zu tragen haben. Und das auf jeden Fall nicht nur in Zwickau. Ich bin mit dem, was ich erlebt habe, kein Einzelfall. Und ich höre von diesen Erfahrungen leider immer und immer wieder flächendeckend. Also wenn jemand einem mitten in der Stadt sagt, zieh gefälligst deinen Pullover auf, oder nicht einer, sondern zwei oder drei, und man steht da, was weiß ich, in der Straße rum, ziemlich allein. Das ist ja auch eine bedrängende Situation. Da muss man ja Mut haben. Ja, absolut. Aber für mich war es irgendwie einfach logisch. Und Flüchtlinge willkommen zu heißen, sollte nichts sein, für das man Mut braucht. Es sollte selbstverständlich sein, was es leider nicht ist. Dass sich was ändern muss, dass man nicht still und leise bleiben kann, wenn Neonazis zunehmend die eigene Heimatstadt untergraben. Das denkt er immer wieder und hat erfahren, was es bedeutet, wenn man was tut, wenn man Gegendemonstrationen mitmacht als junger Mensch, wenn man sich mit Freunden trifft und erkennbar gegen die rechte Szene vorgeht, dann verwickelt man sich auch in gewaltsame Auseinandersetzungen. Was ist Ihnen alles passiert? Schwer, das in einem Satz irgendwie zu beantworten. Ich glaube, relativ viel bis dahin, dass irgendwie ein Neonazi-Kader vom Dritten Weg plötzlich vor der Haustür meiner Eltern in Zwickau stand, dort einen Sticker mit der Aufschrift Good Night Left Side, Gute Nacht linke Seite an unseren Briefkasten geklebt hat. Ich glaube, das war ein extrem mieses Gefühl, weil uns ist dann bewusst geworden, dass Neonazis irgendwie auch unsere Wohnadresse haben. Mhm. Und es geht natürlich weiter über Alltagsbeleidigungen, die man im Internet zu lesen bekommt. Ich wurde auf der Straße angespuckt, bin von Neonazis weggerannt. All diese Dinge, und es ist manchmal schwer, das immer und immer wieder zu erzählen. Ich frage mich auch manchmal, für was ich das mache, aber ich glaube, wir brauchen diese Beispiele, die leider nicht nur ich erlebe, um zu verstehen, was dieser Rechtsruck auch heute schon für Menschen wie mich bedeuten kann. Was ist mit Angst? Ich habe auf jeden Fall Angst, wenn ich an die hohen Umfragewerte der AfD denke, wenn ich an diese Anfeindungen denke, wenn ich meine Freunde im Kopf habe, die wie letztens im Juni mit mir gemeinsam eine antifaschistische Demonstration in Zwickau organisiert haben und im Anschluss von Neonazis mit Quarzhandschuhen durch die Stadt verfolgt worden sind. Hilft es in solchen Situationen, die Polizei zu rufen? Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Wir haben verschiedenste Dinge erlebt. Wir haben erlebt, dass die Polizei schnell da war und zumindest eine Anzeige aufgenommen hat. Wir haben aber auch erlebt, als wir von Neonazis verfolgt wurden, dass die Polizisten den Nazis, die noch in Sichtweite waren, langsam hinterhergelaufen sind. Und als wir dann die Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen haben, während wir gerade angespuckt worden sind, sind nochmal zwei Nazis an uns, während wir die Anzeige aufnehmen, vorbeigelaufen und haben uns zugerufen, ihr scheiß Schwuchteln. Ich habe dem Polizist gesagt, wollen Sie vielleicht wenigstens jetzt irgendwie was tun, irgendwas zu der Person sagen oder eine Anzeige aufnehmen? Und die Person hat mit dem Kopf geschüttelt und meinte, nee, ich habe da gerade nichts gehört. Und das sind natürlich so Momente, wo man echt immer wieder schlucken muss und merkt, dass auch diese Behörde irgendwie ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Mhm. Sie haben sich sehr vernetzt mit Freunden. Sie haben ein 3-Stufen-Warnsystem, las ich. Wie funktioniert das? Ja, wir haben irgendwann vielleicht etwas verrückt genannte Gruppe gegründet, SOS Fascho-Alarm, um uns selbst davor zu warnen, wenn irgendwo Neonazis in der Stadt sind. Mhm. Es gibt 3 Stufen. Die erste Stufe bedeutet, man schreibt in die Gruppe und informiert einfach nur seine MitstreiterInnen darüber, dass gerade eine Neonazi-Gruppe durch die Stadt läuft, damit man diese Orte, diese Straßen dann gezielt meiden kann. Die 2. Stufe ist, ich fühle mich irgendwie unwohl, bitte ruft mich an. Und die 3. Stufe bedeutet, ja, ich werde aktiv bedroht, bitte kommt mit dem Auto und holt mich irgendwie hier raus. Das letzte Mal, als mir das passiert ist, war, als ich mit der Straßenbahn vom Döneressen in der Stadt nach Hause gefahren bin und 2 Neonazis zugestiegen sind, die mich in der Straßenbahn beleidigt haben. Ich habe in die Gruppe geschrieben und direkt ist eine Freundin zur Bahnhaltestelle gefahren, hat mich abgeholt und es ist zum Glück nichts passiert. Aber bis heute ist die Gruppe leider meist wöchentlich in Benutzung. Jakob Springfeld hat erzählt, warum es Mut und vor allem Zusammenhalt braucht, um dem Rechtsextremismus etwas entgegenzusetzen. Als Zivilgesellschaft sind wir immer wieder gefragt, wenn es darum geht, unsere demokratischen Werte zu verteidigen. Demokratie zu leben, das kann aber auch heißen, sich als Bürger in seiner Freizeit für das Gemeinwohl zu engagieren. In Deutschland gehen Millionen Menschen einem Ehrenamt nach. Sie helfen beim Umweltschutz, leiten Sportvereine oder gehen mit Seniorinnen spazieren. Claudia Hennen hat im Deutschlandfunk Wochenendjournal über freiwillige Helfer berichtet und warum ohne sie gar nichts laufen würde. Es zeigt sich immer wieder, dass es auch schwierig ist, Ehrenamtliche zu finden, die sich begeistern können oder einfach sagen, ich mache das kostenlos, in Anführungsstrichen. Man macht das ja nicht aus dem Grund, Geld zu verdienen, sondern eigentlich ja aus anderen Gründen. Nämlich, dass man für sich was mitnimmt und auch für eine andere Person einfach was gibt. Also man kriegt ja viel, viel mehr zurück als das Geld. Weil ich neben meinem normalen Job, sag ich jetzt mal, noch gerne was ganz anderes machen wollte. Also ja, was den Menschen was bringt, was der Gesellschaft was bringt, wo ich irgendwie was Gutes tun kann. Ich glaube, vieles fängt schon ganz unten an, dass wir uns bewusst machen, in welchem Umfeld sich Kommunalpolitik eben bewegt. Eben im Ehrenamt, in der Freizeit. Ohne Ehrenamtliche würde in Deutschland vieles nicht laufen. Ob in der Nachbarschafts- oder Flüchtlingshilfe, in der Pflege oder bei der Unterstützung benachteiligter Kinder. Eine funktionierende Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft. Schätzungsweise jeder 3. Deutsche engagiert sich ehrenamtlich und leistet unbezahlte Arbeit in gesellschaftlichen Bereichen, die wirklich wichtig sind. Durch dieses Engagement spart der Staat Milliarden Euro. Was treibt die Menschen an, sich in ihrer Freizeit zu engagieren? Beim Besuchsdienst Duo in Köln besuchen freiwillige Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Sie verbringen Zeit miteinander, helfen im Alltag und entlasten auf diese Weise pflegende Angehörige. Ich treffe jetzt hier in der Kölner Innenstadt Marlen Zeltner. Sie ist 29 Jahre alt und macht dieses Ehrenamt seit ein paar Monaten. Da sind wir. Da ist immer noch ein Rätsel aus der Zeitung. Das hast du nicht zu Ende gemacht. Es liegt bereit. Direkt erwischt. Was sind das für Rätsel? Kreuzworträtsel. Genau, wir haben hier mal zusammen so ein Kreuzworträtsel gemacht, als schlechtes Wetter war. Und das haben wir nicht ganz zu Ende gemacht, weil bei manchen Fragen mussten wir nicht weiter. Bei mir ist das ja im Moment wirklich so, dass ich gar nicht so viel weiß und also so ein Kreuzworträtsel auch gar nicht richtig wegkriege. Also dazu bin ich zu malat. Also das schaffe ich nicht so genau. So fit bin ich einfach nicht mehr. Ich habe das auch jetzt bei meinen Übungen oft gemerkt. Gestern war ich auch wieder bei der Reha. Da habe ich zum Schluss mich nur noch geheult und habe gedacht, oh nee, also ich mache, er will alles das nicht. Und so, nun bin ich aber hier, ich wusste ja, du kommst. Mein Sonnenschein für mich. Und du lachst immer so schön laut. So, also von daher ist es gut, ist es gut. Aber du nimmst Wasser, ne? Ich nehme Wasser. Karin ist 77 Jahre alt, trägt ein T-Shirt und Stoffhose. Fast ihr ganzes Leben lang hat die ehemalige Psychotherapeutin in Hamburg verbracht. Nachdem bei ihr Demenz diagnostiziert wurde, zog sie nach Köln, um in der Nähe ihrer Tochter zu leben. Marlen Zeltner besucht Karin jeden Donnerstag für 2 Stunden. Dann gehen sie gemeinsam einkaufen oder unternehmen was Schönes. Für Regentage wie heute hat Marlen eine Spielesammlung mitgebracht. Die Frauen entscheiden sich, Kniffel zu spielen. Die Würfel sind schon da. Da sind sie. Weißt du noch, wie es geht? Hä? Weißt du noch, wie es geht? Ja. Also alle rein. Alle rein und dann gucken, was wir machen. Genau. Ja. Wir fangen einfach wieder an. Oder? Dann kommen wir wieder rein. So, das sieht gut aus. Ja. Dreimal die 6. Jetzt könntest du auch den Dreierpasch machen, weil er zählt die 5 und die 3 auch mit. Karin, ja. Was bedeutet der Besuch von Marlen für Sie einmal die Woche? Das kann ich Ihnen sagen. Also als ich das gehört habe, dass da jemand ist, dass ich nicht immer alleine bin, dass ich mit ihr rausgehen kann, überall, wo wir hin können. Also sie bietet mir Freiräume. Das ist überhaupt das Wichtigste, was ich habe von ihr. Frau Zeltner, Sie sind 29 Jahre alt und Sie arbeiten quasi Vollzeit. Und dann ein Ehrenamt am frühen Abend, am Nachmittag. Jetzt könnte man salopp fragen, warum tun Sie sich das an? Weil ich neben meinem normalen Job, sage ich jetzt mal, noch gerne was ganz anderes machen wollte, also was den Menschen was bringt, was der Gesellschaft was bringt, wo ich irgendwie was Gutes tun kann, was mir aber auch was Gutes bringt, ja, einfach mich ein bisschen engagieren, was Gutes mit der Zeit anstellen. Und Sie helfen natürlich jetzt nicht nur Karin, sondern Sie helfen ja auch der Tochter von Karin, die ein kleines Kind hat und eben auch nicht immer hier sein kann. Aber nochmal die Frage, warum dieses Ehrenamt? Ja, weil ich eigentlich gerne mit älteren Leuten Zeit verbringe, weil ich finde, die haben immer coole Geschichten zu erzählen von früher. Ich war auch früher ganz viel bei meinen Großeltern. Ja, ich mag das einfach, weil ältere Leute, die haben schon so viel erlebt, von denen kann man auch voll viel lernen. Das ist einfach auch cool, so mit einer anderen Generation auch in Kontakt zu kommen. Deswegen kam für mich eigentlich das am meisten in Frage. Wenn Sie jetzt sich so in Ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis umsehen, wer macht das wie Sie? Kenne ich tatsächlich jetzt persönlich keinen, ja. Sie haben richtig in dieses Ehrenamt investiert, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Zeitlich haben Sie 40 Stunden Fortbildung vorab gemacht, bevor Sie sich getroffen haben. Das ist ja eine Menge Zeit. War das notwendig aus Ihrer Sicht? Ja, das war schon gut, so ein paar Sachen zu erfahren. Gerade über die Demenz hat man da viel erfahren. Auch so, was man dann mit den Personen unternehmen kann und allgemein auch über die Krankheit so ein bisschen Vorwissen. Ja, und das ist auch cool, dass man da so Ansprechpartner hat, an die man sich wenden kann, wenn man mal irgendwie Fragen hat. Oder ich kenne ja auch die anderen Ehrenamtlichen zum Teil, die das auch machen. Da kann man sich da auch mal austauschen. Deswegen passt das gut. Es gibt eine Aufwandsentschädigung hierfür. Darf ich fragen, wie hoch die ist? Das sind 7,50 Euro pro Stunde. Ist das aus Ihrer Sicht genug? Also als ich mich entschieden habe, ein Ehrenamt zu machen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man gar kein Geld bekommt. Und ich finde es auch in Ordnung, weil man macht das ja nicht aus dem Grund, Geld zu verdienen, sondern eigentlich ja aus anderen Gründen. Nämlich, dass man für sich was mitnimmt und auch für eine andere Person einfach was gibt. Also man kriegt ja viel, viel mehr zurück als das Geld. Wenn jetzt die Karin zu mir sagt, dass es für sie so schön ist, dass ich dann immer einmal die Woche da bin, dann ist das für mich ja viel mehr wert als das Geld, was ich dafür bekommen kann. Hier fiel das Wort Sonnenschein, wenn Sie durch die Tür kommen. Ja, das ist natürlich, also das ist viel, viel mehr wert als 1.000 Euro, ja, wenn ich sowas höre. Kölner Freiwilligenagentur, groß? Ja, das freut mich ja, dass Sie sich da bei uns melden. Also wir starten im Oktober die nächste Schulung und da suchen wir tatsächlich gerne noch Menschen, die mitmachen möchten. Corinna Goos von der Kölner Freiwilligenagentur koordiniert den Besuchsdienst für Demenzkranke. Die Freiwilligenagentur ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, jeder Person, die sich ehrenamtlich betätigen möchte, das passende Engagement zu vermitteln. Corinna Goos berät und unterstützt die Ehrenamtlichen, organisiert Fortbildungen und Informationsabende zum Thema Demenz. Das ist so ein wichtiges Thema, was so viele Menschen betrifft. Es ist aber eins, da wird man echt ordentlich ins kalte Wasser geschubst, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist. Und deswegen ist das gut, wenn wir die Freiwilligen da vorher ausführlich drauf vorbereiten. Denn die sollen ja entspannt in den Besuchen, ne, mit Freude dahin gehen und nicht ein bisschen auch mit Bange und mit Angst, ob sie das denn jetzt alles richtig machen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass Strukturen geschaffen werden. Also an vielen Stellen braucht Ehrenamt auch einfach Hauptamt, damit es gut funktioniert und dass die Stadt Köln das Geld zur Verfügung stellt, um hier die hauptamtliche Koordination von dem Besuchsdienst überhaupt möglich zu machen. Das ist einfach großartig. Das tun nicht alle Kommunen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor nochmal, damit Ehrenamt gelingen kann. Und eine Kontinuität in der Unterstützung wahrscheinlich auch. Ja, manche Freiwillige sind bei uns schon seit über zehn Jahren dabei. Das ist jetzt kein Muss. Es ist auch wunderbar, wenn jemand nach einem Jahr sagt, so und jetzt schlägt mein Herz für was anderes. Aber dieser lange Zeitraum, der zeigt ja, dass wir die gut mitnehmen. Ansonsten glaube ich, wären viele Leute sicherlich auch schon lange ausgestiegen. Und Demenz ist eine Riesenherausforderung für unsere Gesellschaft. Und wir sind davon überzeugt, dass sich dieses Thema nicht lösen lässt, nur durch die professionellen Strukturen. Ich glaube, beim Thema Demenz ist das etwas, wo wir das nur gemeinschaftlich hinbekommen. Sie hören die lange Nacht zur Denkfabrik. Dieses Jahr zum Thema wehrhafte Demokratie. Am Mikrofon ist Charlotte Weinreich. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung ist mehr als die Hälfte der EU-BürgerInnen häufig oder sehr häufig unsicher, ob Nachrichten, die sie im Internet lesen, wahr sind oder falsch. In derselben Studie haben sich außerdem 85% der EU-Bürger gewünscht, dass die Politik härter gegen sogenannte Fake News vorgeht. Leider kommt es häufiger zu solchen Meldungen, was natürlich auch eine Gefahr für unsere Demokratie darstellt. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint? Warum ist es so schwer, Fake News als Begriff zu definieren? Das liegt daran, dass für jedes Verständnis von Fake wir eine entsprechende Auffassung von real benötigen. Das heißt, um feststellen zu können, was Fake News sind, müssen wir auch feststellen können, was reale News sind. Wir haben auf der einen Seite Fake News als ein Genre der Desinformation, das heißt absichtlich erstellte, journalistisch aussehende falsche Informationen. Und das Fake News Label ist die aktive Untergrabung der Medien, denn hier wird direkt angegriffen, es wird direkt der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemacht und die Medien werden verantwortlich gemacht für das gesellschaftliche Problem der Desinformation. Das war ein ganz kurzer Einblick in eine Folge des Deutschlandfunk Nova Podcasts Hörsaal. Darin geht es um Fake News als politischen Kampfbegriff. Wir wollen hier jetzt aber auf Ersteres schauen, also auf Fake News als eine Form der Desinformation, die absichtlich in Umlauf gebracht wird. Was können wir dagegen tun? Genau darüber hat Dorothea Markus in den Deutschlandfunk Kulturfragen mit der Psychologin Lea Frühwirth gesprochen. Sie arbeitet für die CEMAS, das Center for Monitoring, Analyse und Strategie. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Expertise zu Verschwörungstheorien, Desinformation und Propaganda im Internet sammelt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem Interview. Was sind denn so konkrete Erkenntnisse der CEMAS über die Gefahr der Desinformation? Wächst sie wirklich? Manchmal wird sie ja so als eine Art Virus bezeichnet, eine ansteckende Krankheit, die sich immer mehr via Internet in die Gesellschaft frisst. Gibt es da Erkenntnisse, Zahlen oder Beispiele, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat? Das gibt es. Es ist ja so, dass wir in den letzten Jahren sehr viel gesellschaftlich mit der Corona-Pandemie beschäftigt waren, wo wir, wie wir vermutlich inzwischen leider alle wissen, sehr viel Aktivität in diesen Problembereichen gesehen haben. Desinformation, Verschwörungsideologie, auch RechtsextremistInnen waren da sehr aktiv und haben sich des Themas bedient. Wo man das zum Beispiel sehr gut beobachten kann, ist die Messenger-Plattform Telegram. Die hat ja inzwischen auch schon so ein bisschen Ruf dafür, dass die durch ihre geringe Regulierung dort einfach einen sehr guten Nährboden bietet für diese Bubbles, für dieses Milieu. Und unser Geschäftsführer Josef Hollenburger hat zum Beispiel früher dieses Jahr einen Report rausgebracht, wo er beleuchtet hat, wie Telegram sich eben zu diesem zentralen Hub für das Milieu entwickelt hat. Ja, also wir haben da inzwischen einfach Kanäle, die teilweise über die 100.000, 150.000, manche auch über 200.000 AbonnentInnen haben und die sich in den letzten Jahren auf diese Reichweiten hochentwickelt haben. Und daran kann man das beispielsweise festmachen. Sind denn das alles Leute, die das dann auch wirklich glauben oder sind das nicht auch teilweise Beobachter? Wie kann man sich das erklären, dieses Phänomen? Naja, also wir sind da ja auch drin. Das heißt, auf jeden Fall sind da auch BeobachterInnen drin, natürlich auch JournalistInnen, ForscherInnen, um mitzubekommen, was da passiert. Aber das sind eben nicht 240 von 240.000. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass bestimmte Ereignisse dazu beitragen, dass diese Kanäle wachsen. Wir haben beispielsweise einen Kanal einer prorussischen Influencerin, die hatte zum Beginn der vollen Eskalation zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine 8.000 Abos. Einen Tag später waren das 17.600 knapp. Wow. Und die ist eben prorussisch unterwegs und heute hat die fast 195.000 AbonnentInnen. Andere Kanäle haben eben von den Corona-Themen massiv profitiert. Bis heute ist unter den, wenn da über Corona gesprochen wird, ist das Hauptthema immer noch, dass die Impfung des Teufels ist sozusagen. Es geht immer noch ganz, ganz viel um die Impfung. Und das wurde massiv ausgeschlachtet, ganz viele Ängste gefördert. Da ist eine ganze Menge Desinformation dabei, weil da werden Dinge behauptet, die so einfach nicht stimmen. Ja, es ist verrückt, dass man sich immer noch an der Impfung und am Coronavirus abarbeitet. Wobei man mittlerweile fast, dazu kommen wir später noch, eher das Gefühl hat, auch dass es jetzt sozusagen das Grünen-Bashing die große neue Erzählung ist. Und was mich aber trotzdem interessieren würde, die Gefahr für die Demokratie, die daraus erwächst, also diese Art von Vertrauenserosion. Wie würde die CeMAS das beschreiben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, gerade bei Desinformation fällt das nicht immer sofort auf. Weil wenn wir uns Desinformation anschauen, dann geht es ganz oft darum, hier wird behauptet, dass irgendwas vorgefallen sei und das stimmt nicht. Okay, dann glaube ich halt was nicht stimmt. Wenn es um die Impfung geht, kann das dazu führen, dass ich als Rezipientin dieser Message vielleicht verunsichert bin, mich nicht impfen lasse und damit eben ein höheres Risiko habe. Das ist eine Gefahr, aber die findet dann erstmal auf der persönlichen Ebene statt. Aber Desinformation vermittelt eben mehr als nur die Ebene der konkreten Behauptung eines Vorfalls oder eines Zusammenhangs. Also wenn wir das Beispiel nehmen, es gab eine relativ reichweitenstarke Meldung im Kontext des Kriegs gegen Ukraine. Da ging es um die Behauptung, dass angeblich ukrainische Geflüchtete in Euskirchen einen russischen Jungen getötet hätten. Das stimmt nicht, das wurde durch Korrektiv-Faktencheck widerlegt. Aber das ist rumgegangen und da werden natürlich mehrere Sachen transportiert. Einmal die Behauptung, dieser Vorfall ist passiert, obwohl er nicht passiert ist. Es wird aber auch vermittelt, ukrainische Geflüchtete oder Geflüchtete insgesamt sind gefährlich, bedrohlich oder sind besonders gefährlich und bedrohlich. Das ist so das Narrativ dahinter. Das sieht man dann, wenn man mehrere Meldungen in eine ähnliche Richtung sieht, dann erkennt man so ein zentrales Narrativ. Außerdem wird gerne explizit oder auch implizit vermittelt, du liest das jetzt bei uns, aber die böse Lügenpresse in Anführungszeichen, die möchte nicht, dass du das weißt. Deshalb sprechen die nicht darüber. Tatsächlich wird nicht drüber gesprochen, weil es nicht passiert ist. Mhm. Ja. Aber man behauptet dann eben, okay, die Presse ist nicht vertrauenswürdig und die Politik möchte das auch vertuschen. Das heißt, da werden ganz, ganz wichtige Institutionen diskreditiert und das Vertrauen erodiert in diese Richtung. Und wir sprechen natürlich nicht nur über eine Meldung, sondern über eine Datenwolke an Meldungen, die konstant im Umlauf ist und die in ihrer Bandbreite, in ihrer Masse diese zentralen Narrative verstärkt und den Leuten in die Köpfe setzt sozusagen. Soeben gerade wurde eine Studie veröffentlicht, nach der das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und auch die Demokratie immer weiter schwindet und dass eben aber auch leider die Ost-West-Schere in dieser Frage immer weiter auseinanderklafft. In welcher Weise fördert Desinformation besonders diese Vertrauenserosion und wie kann man dagegen vorgehen? Also Desinformation greift an ganz wichtigen Punkten in demokratischen Gesellschaften an. Wir haben Wissenschaft und Qualitätsmedien, die uns qualitätssichernden Standards, Erkenntnisse generieren und wir als Bevölkerung nutzen das, um uns zu informieren. Und darauf basierend bilden wir uns eine Meinung und einen politischen Willen. Den drücken wir in Wahlen aus und bei denen geben wir quasi politischen VertreterInnen unsere Macht in die Hand, um unseren Willen umzusetzen. Wir vertrauen uns denen an. Und wenn man sich das als Prozesskette vorstellt, dann ist jeder einzelne Schritt in dieser Kette von Vertrauen der Bevölkerung abhängig. Und die Desinformation greift das Vertrauen an mehreren Punkten an. Die Presse belügt dich, die Politik belügt dich, die Wissenschaft ist politisch gesteuert und Wahlen sind manipuliert. Wie soll ich denn als Bürgerin, die das jetzt mal glaubt, dann sagen, ich möchte Veränderungen herbeiführen? Und dann kommt die Gruppe und sagt, naja, wir müssen jetzt aufstehen, dann geht's halt nur mit Gewalt. In einer Sendung von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal, das war vor einem guten Jahr, wurde ziemlich eindrucksvoll vorgeführt, dass wir in unserer deutschen Demokratie möglicherweise gar nicht ausreichend gewappnet sind, dass wir einfach zu langsam sind, auch digital irgendwie so vielleicht ein bisschen hinterher. Die deutsche Strafverfolgung von Hass im Netz hat die Gefahr weder richtig erkannt, noch kommt sie damit hinterher, sie zu bekämpfen. Ist das inzwischen besser geworden? Immerhin wurde ja jetzt auch zum Beispiel eine EU-Taskforce Desinformation eingerichtet. Es gab auch letztens eine Sendung der Kulturfragen mit dem Leiter Lutz Göllner dazu. Sind wir zu langsam für diese sich rasend schnell ausdifferenzierenden Techniken oder steigt das Bewusstsein und unsere Waffen schärfen sich? Das ist leider nicht so Null- oder Eins-mäßig zu beantworten. Das Problem bei diesem ganzen Phänomen ist, dass natürlich sehr viele Dinge aufeinander einwirken, in Bewegung sind und sich auch weiterentwickeln. Ich habe schon den Eindruck, dass die Awareness langsam ansteigt. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass Dinge, die dazu beigetragen haben, Dinge sind, die wir uns nicht wünschen. Also wir haben natürlich immer wieder Manifestationen davon gesehen, dass Menschen sich online radikalisieren und dann Gewalttaten, teilweise extreme Gewalttaten ausüben. Das sind dann immer wieder Momente, wo auch politisch Dinge schneller weitergehen. Ich würde nicht sagen, dass wir da schon an einem Punkt sind, wo wir zufrieden sein können. Es ist auch so, dass sich einer Befragung von Upgrade Democracy, jetzt gerade vor einer Woche kam das raus, dass sich 84% der Deutschen mehr Aktivität der Politik und der Plattformen zu Desinformation wünschen. Da ist also schon eine Awareness da. Man muss aber sagen, da ist einfach auch so viel noch im Netz. Also um da mal so einen Referenzrahmen zu geben. Ich war früher bei einer ehrenamtlichen Meldestelle für strafrechtlich relevanten Hate Speech tätig, hassmelden.de. Und hassmelden.de hat zwischen 2019 und 2022 knapp 1 Million Meldungen zu von den NutzerInnen vermuteten Hass im Netz, strafrechtlich relevantem Hass im Netz erhalten. Oh. Nur um mal so den Range vor Augen zu haben. Wahnsinn. Und auch hier muss man sagen, natürlich wurde da nicht jedes einzelne Posting erfasst. Also man kann davon ausgehen, es ist die Spitze des Eisbergs letztlich. Genau. Noch was schon, ne? Was sind denn dagegen mögliche Gegenmaßnahmen? Es gibt ja auch konkrete Gesetzesvorhaben, aber können die überhaupt effektiv umgesetzt werden? Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns sehr bald auf den Digital Services Act freuen dürfen, der kurz DSL genannt, auf Deutsch Digitale Dienste Gesetz. Das ist jetzt ein paar Jahre in der Mache. Da sind wir wieder bei dem, was Sie eben angesprochen haben, dass es eben lange braucht, um Dinge entgegenzusetzen. Und wir werden, ich glaube, nächste Woche schon sehen, dass die Vorgaben für die ganz großen sozialen Medienplattformen beim DSL greifen. Der DSL regelt, kurz gesagt, ist ein sehr langes Dokument, kurz gesagt geht es darum, digitale Dienste zu regulieren. Darunter fallen unter anderem soziale Medien. Die sind für uns in den Phänomenbereichen gerade natürlich besonders interessant. Und da geht es zum Beispiel darum, mehr Transparenz zu schaffen, geregelte Meldeprozesse für NutzerInnen, aber auch Beschwerdemöglichkeiten, wenn man mit der Bearbeitung der Meldung nicht zufrieden war. Und für die Großen, und da wird es besonders interessant, geht es beispielsweise auch darum, systemische Risiken zu monitoren, zu beobachten, zu Reports darüber an die EU abzugeben und eben auch Gegenmaßnahmen zu setzen und darüber zu berichten. Also da wird einfach sehr genau auf einzelne Schritte geguckt, die bisher nicht reguliert waren. Zu Desinformation gibt es auch bereits den Code of Practice. Das ist eine freiwillige Absichtserklärung. Und wie das leider immer so ist mit freiwilligen Absichtserklärungen, ja, man meint das gut, vielleicht nutzt man es teilweise auch vor allem für PR-Zwecke, aber ja, Verpflichtung funktioniert dann natürlich doch besser, wenn es am Ende sehr teuer wird, wenn man es nicht macht. Ne? Und die großen Plattformen sind jetzt im August schon dran, müssen sie das erste Mal liefern. Die anderen ziehen dann nächstes Jahr nach. Aber wie immer wird es auch darauf ankommen, wie wird das umgesetzt und wie geht man damit um, wenn da eben nicht konform gegangen wird mit den Verpflichtungen des DSA. Vielleicht ist man im Ausland auch schon an anderen Punkten. In Schweden etwa wurde 2022 eine Agentur für psychologische Verteidigung gegründet. um überhaupt Kampagnen von Desinformationen erstmal zu identifizieren, was ja nicht immer ganz einfach ist. Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme? Ist das ein Vorbild für Deutschland? Also das, was Schweden da macht, ist natürlich hochinteressant, weil gezeigt wird, dass das Thema ernst genommen wird und entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden. Und das Interessante an so einem Vorgehen ist auch, dass wir eben nicht nur auf den sozialen Medien quasi etwas entgegensetzen können, sondern auch woanders. Wir reden zwar über Desinformation oft so, als würde das nur in sozialen Medien stattfinden, weil da die Verbreitung besonders einfach ist. Aber Desinformation findet dort statt, wo Menschen miteinander kommunizieren. Es gibt beispielsweise Flyer-Kampagnen und dann landen irgendwelche Desinformationsinhalte bei irgendwem im Briefkasten. Das kriegt man dann vielleicht nicht so schnell mit, wie wenn es auf Social Media debunked wird. Und da hat diese Organisation in Schweden was ganz Interessantes gemacht. Die haben nämlich einen Flyer rausgebracht, um die gesamte Bevölkerung zu informieren. Der ist in jedem Briefkasten gelandet. Mhm. Ich glaube, If War or Crisis Comes hieß das. Und da ging es eben auch um Desinformation. Da wurde auch dafür sensibilisiert, das kann passieren in solchen Situationen. Und das finde ich sehr spannend. Und ich denke, das schwedische Beispiel ist da etwas, das wir sehr stark auf dem Schirm haben. Die Bank, haben Sie gesagt, können Sie vielleicht diesen Begriff noch mal kurz erklären? Natürlich. Was bedeutet das? Das ist sowas wie entkräften. Also wenn ich eine Falschmeldung habe, eine Desinformation habe, würde Debunking oder Debunken bedeuten, ich recherchiere das, ich prüfe das nach und ich entkräfte das. Also es gibt Organisationen wie zum Beispiel Korrektiv Faktencheck und die machen das. Also ein nachträgliches Entkräften einer Desinformation, die bereits im Umlauf ist. Und Schweden macht es sozusagen vorausschauend. Genau, das könnte man, je nachdem was da drin steht, als Pre-Bunking bezeichnen. Das ist ein Ansatz, der im Moment auch öfter diskutiert wird, gerade weil Google da eine Kampagne jetzt fährt. Pre-Bunking würde bedeuten, wir gehen zeitlich vor die Exposition zu so einem Inhalt. Das heißt, ich bekomme als Rezipientin vermittelt, Manipulationstechniken bei Desinformationen können so oder so aussehen. Und das sind typische Narrative, die verbreitet werden. Darauf musst du dich einstellen. Und die Idee ist, dass wenn ich dann tatsächlich so einen Inhalt sehe, dass bei mir irgendwo die Alarmglocken angehen und sagen, Mensch, das Muster kenne ich doch, ich passe jetzt mal genauer auf. Und dass ich dann eben nicht darauf reinfalle. Auf jeden Fall hört sich das an wie relativ sinnvolle Instrumente für eine wehrhafte demokratische Gesellschaft. Es gibt also politische Ansätze auf europäischer Ebene, ganz gezielt Gegenmaßnahmen gegen Desinformation einzuführen. Aber Deutschland kann bei dem Thema von anderen Ländern wirklich noch lernen, wie wir gehört haben. Eine wichtige Rolle spielt dabei natürlich die Medienkompetenz jedes einzelnen Bürgers oder jeder einzelnen Bürgerin. Und Medienkompetenz, die beginnt beim Lesen. Nicht alles ist wahr, was im Internet zu finden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so viel gibt, was man darüber wissen muss und dass man sich so leicht täuschen kann. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Nachrichtenkompetenz. Lesen trainiert erstmal ganz allgemein Fähigkeiten, die grundlegend sind für die Wahrnehmung und die Nutzung von Inhalten. Nur wer des Lesens mächtig ist, ist natürlich auch in der Lage, Informationen aufzunehmen, die uns jeden Tag im Netz entgegenlaufen, sei es auf Social Media oder auf den Seiten der verschiedenen Nachrichtenportale. Ich bin Alex Singelorb und ich bin Direktor des Think and Do Tanks Futur 1, der sich mit der Zukunft der informierten Gesellschaft beschäftigt. Ich bin Pia Lamberti, ich forsche und berate dazu, warum Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, an Propaganda, Desinformation und wie sich das Ganze im digitalen Raum verbreitet. Die Desinformationsindustrie wächst weiter. Eine Zunahme von Desinformationen im Zusammenhang mit Wahlen. Das Ziel, die nächste EU-Wahl und die europäische Demokratie. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Buch lese, mich wirklich nur auf das Buch konzentriere oder ob ich im Wirrwarr von sozialen Medien herausfinden muss, welche Information jetzt den größten Wahrheitsgehalt hat, die beste Qualität hat. Wir haben im Jahr 2021 die allererste große Studie dazu veröffentlicht, die die deutsche Bevölkerung repräsentativ getestet hat mit über 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um herauszufinden, wie digital nachrichtenkompetent ist die Bevölkerung eigentlich. Schafft sie Desinformationen zu erkennen, Informationen zuzuordnen, Meinungen von Tatsachenberichterstattung zu unterscheiden? Und das Ergebnis der Studie war, dass leider 50% der Bevölkerung keine oder nur eine sehr geringe Nachrichtenkompetenz haben. Insofern sehen wir, dass Desinformation ein großes Problem ist. Das betrifft alle Bereiche, die eben auch, sagen wir mal so, politisch diskutiert werden. Von Ukraine-Krieg bis Klimaberichterstattung, betrifft aber eben auch viele Themen, die so alltagsrelevant sind. Ernährung, Sport und so weiter. Gerade deswegen ist es ja so wichtig, dass sich die Gesellschaft resilienter macht, also fitter macht im Umgang auch mit Falschinformationen. Und dazu gehört Medienkompetenz als eine Säule. Deswegen wäre es eigentlich längst notwendig, dass wir in der Informationsgesellschaft diesem Begriff auch Rechnung tragen und zum Beispiel das Bildungssystem daraufhin umstellen. Ukrainische Flüchtlinge hätten einen 16-jährigen Russen erschlagen. Die Polizei ist sich schnell sicher, das ist ein Fake. Es wird gemunkelt und gemutmaßt auf Facebook und Co. Die Butscha-Lüge, titeln Seiten, die sich als Nachrichten ausgeben. Bei vielen Dingen gibt es schon ganz tolle Ansätze, gerade so im Bereich Medienbildung gibt es Online-Spiele, viele Bildungsmaterialien, aber auch Workshops. Dass Nachrichtenkompetenz und Informationskompetenz ein signifikanter Teil der schulischen Ausbildung ist. Davon sind wir sehr weit weg. Diese Kompetenz ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Informations- und Nachrichtenkompetent zu sein. Und man sollte nicht vergessen, dass eben Nachrichtenkompetenz auch eine Grundvoraussetzung ist für die Demokratie. Wenn nur wenn Menschen sich gut informieren können, sind wir auch in der Lage, Demokratie überhaupt stattfinden zu lassen, weil das ist die Grundvoraussetzung fürs Wählen gehen. Und da ist auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit zu leisten, um hier besser zu werden. Es gibt neben der Schule oder dem Arbeitsplatz kaum einen Ort, an dem so viele verschiedene Menschen zusammenkommen wie dem Sportverein. In Vereinen sollen Menschen mitgestalten, mitentscheiden und vielleicht auch streiten. Deshalb gelten Vereine auch als Lernorte der Demokratie. Warum wir zum Beispiel im Sportverein lernen können, wie Demokratie zwischen allen Geschlechtern entstehen kann, darüber hat Jennifer Stange in der Sendung Sport am Sonntag im Deutschlandfunk berichtet. Was braucht eine starke Demokratie? Eine Regierung. Darüber herrscht weitgehend Konsens. Noch mehr und zuallererst aber ein starkes demokratisches Gemeinwesen. BürgerInnen, die mitmachen. Sie sind das Herz der Demokratie, resümiert eine Studie zur demokratischen Integration aus 2019. Und es ist klar herausgefunden worden, dass diejenigen ein sehr hohes Vertrauen haben, die ehrenamtlich engagiert sind und verantwortungsvolle Positionen einnehmen. Also diejenigen, die Ämter haben und umsetzen und sich dort engagieren, die natürlich auch für unsere Demokratie enorm wichtig sind, die besonders häufig zu Wahlen gehen beispielsweise. Nina Reib ist Leiterin der Geschäftsstelle Netzwerk Sport und Politik bei der Deutschen Sportjugend und überzeugt, dass deshalb Sportvereine Lernorte der Demokratie sind, weil sie erfahrbar machen, dass gemeinsame Entscheidungen möglich und umsetzbar sind. Wo Menschen, die erstmal nichts gemeinsam haben, außer Hobby und Leidenschaft, dort dann eben Gemeinschaft aushandeln, nämlich die Fragen stellen, wie wollen wir gemeinsam den Verein organisieren? Und das ist das, was so spannend ist und eine Funktion hat für eine funktionierende Demokratie. In der Bundesrepublik wurden 2021 27 Millionen Mitgliedschaften in mehr als 86.000 Sportvereinen gezählt. In erster Linie geht es dabei natürlich um Sport und Zugang zu Sportstätten und Geräten, weniger darum, demokratische Kultur zu leben. Das ist in Vereinen zäh. Machen wir uns nichts vor. Sagt Christian Gaum, Professor für Sportpädagogik an der Ruhr-Universität Bochum. Das ist kompliziert. Das erfordert immer wieder reinzuhorchen. Was will die andere Abteilung? Was will die Jugend? Und das ist unglaublich anstrengend. Statt demokratischer Kultur herrsche in Vereinen nicht selten eine Proforma-Demokratie, in der Amtsträger an ihren Posten kleben und viele Mitglieder sich häufig auch nicht damit auseinandersetzen wollen, nur Tennis spielen, Kanu fahren oder turnen wollen. Ja, das Problem ist, dann gehen wir doch lieber den einfachen Weg und entscheiden durch. Also auch so eine Art Durchregieren. Und das ist immer sehr, sehr problematisch für jede demokratische Bestrebung, auch im Verein. Formal demokratische Vereine würden mitunter despotisch und autokratisch geführt und könnten dabei immer noch als verschworene Gemeinschaften nach außen funktionieren. Doch der Sport gibt sich immer wieder ein Versprechen. Alle dürfen mitmachen. Nicht soziale, ethnische oder nationale Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Geschlecht entscheiden über Teilnahme, nur Lust und Leistung. Ein Versprechen, das gegenüber manchen bereits beim Gang zur Toilette gebrochen wird. Da würde ich jetzt in einen gemischtgeschlechtlichen Verein gehen, die meisten haben Männer, Frauen, weiß nicht, wo ich hingehen soll, weil beides trifft auf mich nicht zu. Roh ist nicht binär, ordnet sich also keinem der geläufigen Geschlechter zu. Im Leipziger Boxverein Sidekick hat sich Roh eine sportliche Heimat geschaffen. Hier wird einfach gefragt. Wir machen am Anfang vom Training eine Runde mit Namen, wer will Pronomen und wie es geht. Und da wissen wir dann eben von den Leuten, haben sie ein Pronomen, welches Pronomen haben sie und können das dann auch einfach richtig anwenden. Das passiert in ganz vielen anderen Vereinen auch nicht. Debatten um Platzhalter oder feminine Endungen zeigen, wie viel Groll und Gereiztheit an Debatten um eine faire Geschlechterdemokratie auch im Sport haften. Imke, Büro, ebenfalls Vorstandsmitglied und Trainerin bei Sidekick. Als Flinterperson im Kampfsport Fuß zu fassen und wirklich auch dabei zu bleiben, weil man gute Erfahrungen macht, ist nicht nur einfach. Flinter bedeutet Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Also all jene, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität potenziell diskriminiert werden. Sidekick in Leipzig will versuchen, einen anderen Weg als viele andere Vereine zu gehen. In ihrem Gym gilt Flinter only, also keine Männer. Das bedeutet auch, dass durchaus auch Sportvereine, man nennt das heutzutage Safe Spaces sein dürfen, also Orte, die geschützt sind für bestimmte Gruppen, dann darf er natürlich auch geschlossen sein. Sagt Nina Reib von der Deutschen Sportjugend. Sie und auch Sportpädagoge Christian Gaum sind davon überzeugt, dass Geschlechterfragen ein zentrales Zukunftsfeld der Demokratisierung in Sportvereinen sein wird. Vor allem für diejenigen, die sich für diverse Menschen aktiv öffnen. Und wir nicht überall partikuläre Nischen öffnen, wo wir vermeintlich wieder Merkmalshomogenität herstellen. Also ich sehe da durchaus Probleme, aber nicht das Problem, was vermeintlich vielleicht dann auch manchmal so als Aufschrei kommen würde. Ja, jetzt bin ja ich als Cis-Mann, als der Normale, ich bin jetzt ausgeschlossen. Aber ich komme wieder zur Demokratie. Demokratie darf sich nicht selbst vor außen, vom Fremden, vom anderen dauerhaft schützen. Sie muss es suchen und weltoffen leben. Der Boxverein Sidekick versucht, seinen Teil dazu beizutragen, eine neue demokratische Normalität zu schaffen. Die Mitglieder konnten beim Sächsischen Landessportbund erreichen, dass zumindest statistisch die symbolische Geschlechterordnung aufgebrochen wurde. In der Mitgliederstatistik sächsischer Sportvereine werden 2023 ausgewiesen rund 400.000 Männer, 260.000 Frauen und 23 diverse Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen zurechnen wollen. Unser demokratisches Miteinander wird zunehmend durch Krisen herausgefordert. Allen voran die Klimakrise. Grundsätzlich ist in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung für Klimaschutz. Aber es herrscht große Uneinigkeit, wenn es um die Frage geht, was ist die richtige Antwort auf die Klimakrise? Gehe ich auf die Straße für mehr Klimaschutz oder klebe ich mich vielleicht sogar auf ihr fest? Die Konfrontation von Aktivisten und Autofahrern ist nicht gerade eine sachliche Diskussion um die richtige Lösung. Die neue Mitte-Studie zeigt, Klimapolitik ist ein Einfallstor für Populisten und Rechtsextreme. Aber kann das Klimathema nicht sogar eine Chance sein für die Demokratie? Um diese Fragen geht es in einer Folge von Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt mit Katrin Kühn. Der Habeck sagt, Deutschland interessiert ihn nicht. Unglaublich, unglaublich. Die Politik macht leider nicht viel und im Endeffekt wäre man eine dramatische Krise, ja. Viele Leute in diesem Land, die verlieren in genau diesem Augenblick die Hoffnung. Die fragen sich, wenn die das nicht auf die Kette bekommen, wer denn dann? Und die Antwort darauf, die ist ganz leicht. Wir machen das. Ich war immer für Umweltschutz. Ich erreiche jetzt genau das Gegenteil. Jeder hasst euch doch. Ja, jeder hasst euch. Aber so kriegt ihr niemanden auf eure Seite, wisst ihr, wa? Nur ein kleiner Spiegel der Diskussion rund um die Klimapolitik in Deutschland, die, das zeigt auch eine neue Studie, auch eine Herausforderung für unsere Demokratie ist, unser demokratisches Miteinander. Wie kann Klimapolitik gelingen, ohne dass Hass und Extremismus deswegen anwachsen? Wir wissen aus unserer Studie und auch aus vielen anderen Studien, dass die große Mehrheit den Klimawandel als bedrohlich erlebt. 75% sagen, der Ukraine-Konflikt macht deutlich, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorantreiben müssen. Beate Küpper ist das, Sozialpsychologin und Konfliktforscherin, bei der Vorstellung der Ergebnisse aus der Neuen Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zu rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland. Methodisch steht dahinter das Institut für interdisziplinäre Konfliktforschung der Universität Bielefeld. Wir haben aber auch Personen, die eher bremsend bei Klimaschutz und Energiewende auftreten. Das sind aber beispielsweise Aussagen wie, im Moment können wir uns die Energiewende einfach nicht leisten. Das sind 40%. 21% sagen sogar, Klimaschutz ist letztlich Ökoterrorismus gegen die Bevölkerung. Und eine Analyse genau dieser Zahlen aus der Mitte-Studie, die bringt einen weiter, um zu erklären, warum unsere Klimadebatten oft so stürmisch, so hitzig sind und wie es besser gehen könnte. Darüber spreche ich gleich mit dem Co-Autor von Beate Küpper bei genau diesen Zahlen, Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Erst aber schauen wir uns die neuen Zahlen mal genauer an. Mein Kollege Patrick Seibel hat das gemacht. Er beschäftigt sich schon lange mit der Forschung zu den Mitte-Studien und auch mit den Themen Demokratie und Extremismus. Patrick, wie sieht's da aus? Wie ernst nehmen die Menschen in Deutschland den Klimawandel? Sie nehmen ihn sehr ernst. Also 70% der Befragten, die stimmen der Aussage zu, der Klimawandel sei eine große Bedrohung für unser Land. Und nur 11% sind es, die hier überhaupt nicht zustimmen. Wenn es dann aber darum geht, konkret gegenzusteuern, politisch oder auch durch Veränderung der eigenen Lebensweise, dann verändern sich die Zahlen, dann nehmen die kritischen Haltungen zur Klimapolitik zu. Nur ein Beispiel, wir haben jetzt auch gerade schon gehört, dass 40% sagen, im Moment können wir uns die Energiewende einfach nicht leisten. Ein anderes Beispiel, rund 50%, die sagen, statt Klimaschutz braucht es mehr so Ausbau von Technologien zur Anpassung an den Klimawandel. Und wenn wir jetzt mal auf die Einstellungsmuster, die da in der Mitte-Studie analysiert wurden, schauen, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Klimaeinstellungen und demokratiegefährdenden Einstellungen? Was zeigen die Daten da? Ja, gibt's eindeutig. Die Forschenden schreiben, bemerkenswert deutlich sei der Zusammenhang. Je stärker klimapolitisch progressive Positionen vertreten werden, desto demokratischer sind die Einstellungen und umgekehrt. Die Regressiven neigen deutlich stärker zu Populismus und Autoritarismus, zu Verschwörungsglauben und Medienmisstrauen und auch rechtsextreme Einstellungen sind hier deutlich ausgeprägter. Und die billigen deutlich häufiger politische Gewalt. Weiter geht aus den Daten hervor, Krisenbetroffenheit auf der einen Seite und Populismus auf der anderen Seite, das sind sehr starke Treiber einer solch regressiven Haltung. Und jetzt, wenn wir so einen Strich drunter ziehen, was ist dein Fazit aus dieser Erhebung? Ja, es ist ambivalent, ne? Auf der einen Seite haben wir gehört, ganz viele Menschen sind davon überzeugt, wir müssen etwas tun, wir brauchen Klimapolitik. Auf der anderen Seite sind aber über die Klimapolitik Personen offenkundig durch Populismus erreichbar und zwar bis weit in die Mitte hinein und sind die auch verführbar bis hin zum Rechtsextremismus und der Billigung politischer Gewalt. Der Klimawandel ist hier also wirklich eine Prüfung für die liberale Demokratie, so könnte man es zusammenfassen. Eine Mehrheit also ist für mehr Klimaschutz, dass etwas passieren muss, aber längst nicht alle. Und je kritischer Menschen das Klimathema sehen, umso kritischer sind sie auch gegenüber unserer Demokratie eingestellt, bis hin zu extremistischen Einstellungen. Patrick Seibel hat uns die Ergebnisse der neuen Mitte-Studie zum Thema Klima gebündelt. Und einer der Menschen hinter diesen Zahlen zu Klima und Demokratie, das ist eben Fritz Reuswig, Soziologe und Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und wir sind jetzt hier für diesen Wissenschaft im Brennpunkt zusammengeschaltet. Ich sage mal hallo, Herr Reuswig, nach Berlin. Ich grüße Sie. Sie haben jetzt mit zugehört, wie uns Patrick Seibel die Ergebnisse berichtet hat, also Ihre Arbeit. Und das Fazit dann, das ist ja kein besonders goldenes Szenario. Als Sie das alles zusammengeschrieben haben, mit welchen Gedanken saßen Sie dann am Ende da? Ja, wir haben diese Ambivalenz, von der Sie gesprochen haben, auch sehr deutlich gespürt, wenn ich so sagen darf. Und was wir so ein bisschen als Sorge sehen, ist, wenn wir auch die Zeitentwicklung anschauen, dass der Klimaschutz so ein Stück weit aus dem übergreifenden Allgemeininteresse, Menschheitsthema, wenn Sie so wollen, sehr stark in ein polarisierendes Politikfeld gerät. Das ist noch nicht ganz passiert. Wir haben hier Mehrheit sozusagen für Klimapolitik in unserem Land. Aber es sind wachsende Minderheiten sozusagen, die sich dagegen stellen. Und die Polarität ist besonders stark. Also das ist natürlich das Besorgniserregende. Zumal man auch sagen muss, dass die Menschen, die dafür sind, diese 51%, die sozusagen, wie wir als klimaprogressiv einstufen, ja auch nicht vorbehaltlos alles gutheißen, was die Bundesregierung oder die Grünen vorschlagen, Sondern da gibt es ja auch ein Statement wie, die Energiewende braucht mehr Bürgerbeteiligung. Und in diese mehr Bürgerbeteiligung steckt ja auch ein Stück weit eine Kritik. Da geht es ja auch um Fragen, wie wird die umgesetzt, was haben die Leute davon, wird der Naturschutz genügend berücksichtigt, können wir mehr mitentscheiden, gibt es finanzielle Beteiligung. Und diese Fragen betreffen die Ausgestaltung der Energiewende. Und da ist sozusagen auch bei der Mehrheit noch ein Erosionspotenzial, würde ich mal sagen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr starke Fundamentalopposition, insbesondere bei diesen klimaregressiven Menschen. Da geht es dann gar nicht, ob hier oder dort, sondern das ist alles sozusagen ein Projekt von oben, das man ablehnen muss. Und durch diese Polarisierung ist das ein Politikfeld, das tendenziell in eine demokratische Falle zu geraten scheint. Sind wir dann gerade quasi an einem sehr entscheidenden Punkt, wenn es darum geht, wie jetzt Klimapolitik und unsere Demokratie zusammenspielen? Also ob Klimapolitik da auch eine Gefahr sein kann? Eine Gefahr oder auch eine Chance, weil das hängt jetzt von der Frage ab, wie relevant, für wie relevant halten die Leute bei ihrer Sympathie für die AfD das Thema Klimapolitik? Und wie relevant ist beispielsweise das Thema Migration? Mein persönlicher Eindruck, das haben wir hier in diesem Kapitel nicht untersucht, aber es ist mein persönlicher Eindruck, ist, dass momentan diese Zuwachsraten sehr stark getrieben sind durch die ganze Frage Migration. Das ist, glaube ich, das Thema, was die Zustimmungswerte erhöht. Beim Klimathema, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass die AfD, ob sie will oder nicht, je mehr Zustimmung sie bekommt, desto mehr Leute kriegt sie auch, die ambivalent oder klimaprogressiv sind, aber aus anderen Gründen sich für die Partei entscheiden. Und da ist für mich die schwache Hoffnung, also es gibt ein schlimmes Szenario, was man sich vorstellen kann, dass die Partei es schafft, sozusagen ihren klimaregressiven Kern, den die Funktionäre vertreten, tatsächlich hegemonial zu machen in der Mitgliedschaft der Partei, wo es nicht ist, das wissen wir auch, 75% nur in Anführungszeichen, haben damals dem klimaschädlichen Programm sozusagen der Partei zugestimmt, aber 25% nicht. Aber insbesondere bei der Wählerschaft sehe ich eine hohe Ambivalenz und das könnte bedeuten, dass diese Partei langfristig dazu gezwungen wird, ihre regressive klimapolitische Position zu modifizieren. Das wäre das positive Szenario in einem sehr negativen Szenario, in dem die AfD eben immer mehr Stimmen bekommt. Jetzt haben wir ja aber auch aus Ihren Daten gelernt, dass die Mehrheit die Klimakrise als Bedrohung sieht und 51% insgesamt sind progressiv, also dafür, dass wirklich auch jetzt einiges getan wird, eingestellt. Und wir sind in der Demokratie, wo es ja auch um Mehrheiten geht. Kann man da nicht einfach auch sagen, naja, macht man das, was die Mehrheit will? Also das ist zunächst einmal natürlich die erste Deutung oder das erste Faktum, wenn man so will. Wenn es um Mehrheiten geht, dann haben wir, insbesondere auch wenn man die Indifferenten noch mit betrachtet, die ja dann auch keinen großen Widerstand sozusagen entwickeln, dann hat Politik tatsächlich die Unterstützung der Bevölkerung. Aber ich glaube, ich habe ja schon darauf hingewiesen, das ist keine sichere Bank. Da gibt es sehr viele Volatilitäten drin. Nun, das hängt an der Ausgestaltung und an der Kommunikation von Politik. Das ist ganz entscheidend. Also hier würde ich nicht einfach nur von ideologischen Positionen sprechen, sondern es geht ganz konkret um die Fragen, wie wird zum Beispiel das Bürgergeld beim CO2-Preis ausgestaltet? Das haben wir ja ans Ende der Legislatur, hat das die Koalition verschoben. Das ist zum Beispiel für mich noch eine politische Hoffnung, weil man sagen kann, wie das ausgestaltet wird, davon hängt auch ab, wie die Leute sich dazu stellen, weil experimentelle Studien zeigen, dass auch ein hoher CO2-Preis, der von selbst Geringverdienern abgelehnt wird, von denen dann akzeptiert wird, wenn der Redistributionsmechanismus, also die Frage, was denn mit dem Geld dann nachher passiert, wenn der aus ihrer Sicht gerecht ausgestaltet wird, dann akzeptieren die sogar einen doppelt so hohen CO2-Preis. Das ist für mich zum Beispiel deshalb eine politische Entscheidung am Ende dieser Legislatur, die dann hoffentlich noch kommt, wo die Ausgestaltung, die kluge Ausgestaltung der Klimapolitik dazu beitragen kann, Menschen zurückzugewinnen, die momentan ambivalent sind oder sogar in Gegnerschaft verharren. Das klingt jetzt alles so positiv und machbar, aber Ihre Studie zeigt ja auch, dass gerade die Menschen, die klimapolitisch unsicher sind, dass das ein Ziel für Populismus ist oder sogar Extremismus und dass wir da eine tatsächlich gefährliche Situation haben und dass das auch schwierig ist zu handeln. Ja, und ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht ist. Also beispielsweise, ich habe ja betont, dass es auf die Ausgestaltung der Klimapolitik ankommt. Wir müssen an unseren ehrgeizigen Klimazielen festhalten und wir müssen ja gleichzeitig dafür sorgen, dass beispielsweise sozial Benachteiligte nicht die Zeche zahlen müssen. Ja. Und das ist durch, ich habe das Beispiel CO2-Preis erwähnt, man könnte auch über das Heizungsgesetz reden und so weiter, also über Ausgleichsmechanismen, Flankierungen und eine proaktive Wirtschafts- und Strukturpolitik, die wir auch machen müssen. Und von daher glaube ich, der Optimismus speist sich nicht daraus, dass ich sage, so wie es jetzt ist, ist es super. Wie es jetzt ist, haben wir diese Polarisierung. Sondern sie speist sich aus der Hoffnung, dass unter anderem mit dem Hinweis auf solche Studien die Politikerinnen und Politiker merken, dass sie tatsächlich sich mehr anstrengen müssen bei der Ausgestaltung der Energiewende und bei der Ausgestaltung des Klimaschutzes. Herr Reuss. Ja, Sie reagieren direkt. Also ich frage mich da direkt, Sie haben ja eben gesagt, in der AfD gibt es selbst auch klimaprogressive Menschen. Glauben Sie der AfD, deren politischen Kurs? Nehmen Sie ihr den ab? Also leider muss man das denen abnehmen, weil ich glaube, was die Funktionärsebene betrifft, ist bei dieser Partei Hopfen und Malz verloren. Die glauben das wirklich und propagieren das. Und es ist natürlich alles mit den wissenschaftlichen Ergebnissen überhaupt nicht in Deckung zu bringen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht versuchen, denen Wissenschaft zu erzählen, weil ich glaube, das ist ein Deckbild. Dieses Klimaleugnertum ist ein Deckbild und hinter dem verbirgt sich manchmal bei vielen Leuten so die Frage, können wir das überhaupt? Ist das nicht zu teuer? Wie komme ich noch von A nach B? Und die AfD schafft es, diese realen Probleme, das sind echte Probleme, ich habe ja von der Ausgestaltung der Energiewende und der Klimapolitik gesprochen, die braucht es tatsächlich. Und wenn die dann so ein bisschen schlecht ausgestaltet ist, dann gibt es für viele Leute tatsächlich reale Probleme mit dem Klimaschutz. Und die AfD schafft es, die aufzugreifen, indem sie die zuspitzt in ein antidemokratisches letztlich Programm der korrupten Eliten und der anderen, die böse sind, die das alles nicht wollen. Aber wir müssen sehen, dass die Forschung, die politikwissenschaftliche Forschung zu populistischen Parteien in Europa, wir sind ja nicht alleine hier in Deutschland, zeigt zweierlei. Erstens, es gibt sehr viele rechtspopulistische Parteien, die haben ganz unterschiedliche Positionen in der Energie- und Klimapolitik. Nehmen Sie nur die österreichische FPÖ. Ja, in vielem ja eine Bruderpartei, sozusagen Schwesterpartei der AfD. Aber in der Energie- und Klimapolitik, wenn Sie deren Programm lesen, denken Sie fast, Sie sind bei irgendwelchen autokratischen Grünen oder nationalistischen Grünen gelandet. Die wollen keine Fossilen, die wollen kein Atom, die wollen Erneuerbare in Bauernhand, ja, damit Österreich unabhängig wird. Also meine liebste Welt wäre eine Welt, wo es die AfD nicht gibt oder nicht geben müsste. Meine zweitliebste Welt wäre eine AfD, die sich überlegt, ob sie sich nicht diese FPÖ-Position anschnallt. Zweiter Befund in der politikwissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema ist, populistische Parteien, die aus der Opposition an die Regierung kommen, ändern insbesondere in energie- und klimapolitischen Fragen sehr häufig ihre Position. Das soll jetzt keine Verharmlosung sein. Momentan ist die AfD die Verweigerer- und Blockiererpartei und sie ist am Ende auch des Tages, glaube ich, auch eine Gefahr für die Demokratie. Aber wir sollten um die Mitglieder dieser Partei kämpfen. Denn die haben ja gestern noch zum Beispiel SPD oder Linke gewählt in Ostdeutschland. Wir können nicht 30% der Bevölkerung zu Idioten erklären oder zu Feinden der Demokratie. Wir müssen uns genau anschauen, welche Sorgen und Probleme stecken eigentlich dahinter, welche Fehler auch der Ausgestaltung der Energiewende stecken dahinter und auch welche ideologischen Vereinnahmungen hat es gegeben. Ich glaube, nur dann schaffen wir es, da rauszukommen. Fritz Reuswig, Soziologe und Philosoph am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und einer der Autoren der Neuen Mitte-Studie. Ich nehme das jetzt mal als Fazit und Schlusswort mit, sage ich mal, sehr viel positiven Aussichten, auch wie wir das alles gestalten können, damit eben Klimapolitik nicht Populismus, nicht Polarisierung und nicht Extremismus befördert. Dankeschön. Und das finale Schlusswort, das hat jetzt noch wer ganz anderes, nämlich unsere Verfassung hier in Deutschland. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20a. Der Staat schützt, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht, durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird in Europa sehr viel mehr über die Verteidigung von Demokratien nachgedacht. Und zwar die militärische, strategische Verteidigung. Auch der Krieg im Nahen Osten zeigt, wir leben in unsicheren Zeiten. Über die deutsche Bundeswehr wird seit Jahren berichtet, dass sie in einem desaströsen Zustand ist und dringend aufgerüstet werden muss. Dafür hat die Bundesregierung ein Sondervermögen von 100 Milliarden bereitgestellt. Müssen wir Sicherheit auch in Bezug auf die Wehrhaftigkeit der Demokratie neu bewerten? Darüber hat Michael Köhler im Deutschlandfunk mit dem Historiker Ulrich Schlie gesprochen. Er ist Henry Kissinger Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn. Und in das Gespräch hören wir mal rein. Ihn habe ich gefragt, hat der amtierende Verteidigungsminister Pistorius recht, wenn er dazu aufruft, Deutschland und die Bundeswehr kriegs- und verteidigungstauglich zu machen? Er hat grundsätzlich recht, aber ich weiß nicht, ob er mit dem bewusst gewählten provozierenden Wort nicht mehr verschreckt, als er tatsächlich erreicht. Kriegstauglichkeit, Kriegstüchtigkeit, das sind Worte aus einer anderen Zeit. Wir sind in einer wehrhaften Demokratie. Wir brauchen Streitkräfte als Instrument der Sicherheitspolitik. Wir haben uns in der Bundesrepublik immer damit ausgezeichnet, dass wir ein konsensuales Verhältnis zwischen Streitkräften, Gesellschaft und politischer Führung hatten. Ich glaube, wir tun gut daran, den Wert der Bundeswehr neu zu entdecken und auch mehr zu tun für die Bundeswehr. Und ich glaube, dass wir dafür gar nicht solche markigen Aufschläge brauchen, sondern mehr Verständnis. Dass wir in besonderen Zeiten leben, in denen der Zentralratsvorsitzende Schuster beim Gedenken an die Pogrome gesagt hat, ich erkenne mein Land nicht mehr wieder, zeigt, wie sehr die Krisenherde der Welt, ob in Nahost oder in der Ukraine, ob an anderen Stellen der Welt, auch an uns nicht vorbeigehen. Das muss uns kümmern, oder? Wir erleben Machtverschiebungen in der Gegenwart. Wir sehen, Kriege sind wahrscheinlicher geworden. Wir sehen eine Zunahme der strategischen Unsicherheiten. Und wir entdecken, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben, sondern dass all diese Krisen draußen in der Welt etwas mit unserem Leben zu tun haben. Wir hängen in der Globalisierung mittendrin. Und deshalb muss auch Sicherheit ganz neu bewertet werden. Sicherheit hat einen höheren Stellenwert und Wohlstand und Frieden und Freiheit sind abhängig auch von der Gewährleistung von Sicherheit. Ich bleibe noch eine Sekunde dabei. Gewährleistung von Sicherheit, wenn man das ausbuchstabiert, würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich sage, nicht die Ankündigung von Abschreckung schreckt ab, sondern die Abschreckung schreckt ab? Die Mittel müssen an die veränderte Lage ausgerichtet werden. Die Mittel, das sind die Bundeswehr, das ist der Bundesnachrichtendienst, das ist der Auswärtige Dienst. Und zu den Streitkräften zählt, dass sie über die Fähigkeiten verfügen müssen, die wir brauchen, um abschrecken zu können. Der Auftrag ergibt sich aus dem, was in der Nordatlantischen Allianz im Konsens auch entschieden wurde, was im strategischen Konzept der NATO festgehalten ist. Und da muss die Bundeswehr ihren Beitrag leisten. Und es wird ohne Frage in der Zukunft ein größerer Beitrag werden. Kehrt durch Islamismus und Autoritarismus, andersrum formuliert, durch die Abkehr von liberalen Demokratien, durch die Abkehr von pluralistisch weltoffenen Gesellschaften, steigt dadurch die Kriegsgefahr? Es steigt zunächst die Gefährdung der Demokratie und die Frage der Selbstbehauptung der westlichen Welt stellt sich. Sie haben selbst das Stichwort der liberalen Ordnung genannt. Diese Frage der liberalen Ordnung ist eine der großen Fragen unserer Gegenwart. Und die Frage ist, wie können wir die Instrumente, die wir haben, zum Beispiel die Vereinten Nationen, wie können wir sie stärken? Im Augenblick werden sie geschwächt. Und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird auf absehbare Zeit durch Russland und wahrscheinlich auch durch China geschwächt sein. Das heißt dann in der Konsequenz, dass die innere Erosion, auch die Gefährdung von Demokratien, zunehmen wird. Die Neigung zu populistischen Regieren wird größer und das alles stellt eine Herausforderung an die Institutionen. Das stellt eine Herausforderung an die Europäische Union. Wir haben im nächsten Jahr Wahlen zum Europäischen Parlament, auch mit ungewissem Ausgang. All dies kann dazu führen, dass wir uns nochmal in einer ganz anderen Situation befinden werden. Aber das heißt nicht, dass wir deshalb das, was wir als richtig erkannt haben und wofür wir eintreten, dass wir das in Frage stellen, sondern das fordert dann auch von uns, auch nach innen, mehr Erklärung, mehr politische Bildungsarbeit und auch eine gewisse Festigkeit im Charakter und in den Grundsätzen. Und dass wir das, was wir als richtig erkannt haben, auch weiter entschieden vertreten, dass wir nicht kleinmütig werden. Der Historiker Ulrich Schlie warnt davor, dass die äußeren Krisen, die unsere Gesellschaft herausfordern, sich auch auf das Innere unserer Demokratie auswirken. Genau deshalb ist nicht nur die Politik, sondern auch wir als Zivilgesellschaft gefordert. Der Krieg im Nahen Osten zum Beispiel hat auch direkte Auswirkungen auf das Leben von Menschen, die nicht in Gaza, in Westjordanland oder Israel leben, sondern hier in Deutschland. Seit dem 7. Oktober hat der antimuslimische Rassismus zugenommen. Außerdem sind Jüdinnen und Juden mit einer völlig neuen Dimension von Antisemitismus konfrontiert. Interessant ist, sich da mal die Perspektive der Literaturwissenschaftlerin Yael Kupferberg anzuhören. Sie sagt, dass die deutsche Demokratiegeschichte und jüdische Geschichte eng verknüpft sind. Michael Köhler hat sich mit ihr in den Deutschlandfunk Kulturfragen darüber ausgetauscht. Wir wollen nicht über Feuerpausen, über Unterbrechungen oder mögliche Verlängerungen sprechen, nicht über Geiseln gegen Gefangene oder Hilfslieferungen für den Gazastreifen, sondern über das veränderte deutsch-jüdische Verhältnis. Mein Gast, dies zu tun, ist Frau Yael Kupferberg. Sie ist promovierte und habilitierte Literaturwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Sie haben mal einen Begriff geprägt, den ich interessant finde und möchte Sie zu Beginn bitten, den so ein bisschen auszufalten. Demokratiegeschichte, jüdische Geschichte sind in Deutschland aufs Engste verknüpft. Sie haben mal von der doppelten Erbschaft gesprochen. Was meinen Sie damit? Was ich damit meine, was Sie auch angesprochen haben, die zwei Seiten der Medaille, nämlich die Emanzipation der Juden und die Notwendigkeit eines demokratischen Staates, der diese Emanzipation der Juden gewährt. Wir hatten 1948 eine gescheiterte, aber nicht vergebliche Revolution, wie Walter Grab, das ist mein Großvater, Historiker, das noch viel besser hätte erklären können als ich. Emanzipation ist ein ganz schillernder Begriff. Eigentlich begreift er die Emanzipation vor allem als rechtliche Gleichstellung der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Die wurde relativ spät vollzogen und sie wurde vor allem oktroyiert und nicht von unten erkämpft. Und das wirkt nach, wie die demokratische Bewegung sowieso in Deutschland auf wackeligen Füßen stand und 1933 deswegen auch relativ widerstandslos zurückgenommen werden konnte. Und man spricht ja, wenn man von der Weimarer Republik spricht, von der Demokratie ohne Demokraten. Und darin sehe ich ein Problem, weil die demokratische Bewegung oder die Stabilität von Demokratie in Deutschland immer prekär war, war es auch die Emanzipation der Juden. Und auf dem Höhepunkt der Emanzipation der Juden in der Weimarer Republik hatten wir auch einen großen Aufschwung des politischen Antisemitismus, des Rassenantisemitismus. Das darf man nicht unterschlagen. Die doppelte 1922 wurde Rathenau ermordet. So ist es, so ist es. Der Außenminister, der Jüdische der Weimarer Republik. So ist es. Sie haben vollkommen recht, darauf wollte ich auch anspielen. Genau so ist es. Und das war ein Vorbote, wenn Sie so wollen, eigentlich in Richtung 33. Und ich erinnere, auch hier wurde ein Politiker, Herr Lübcke, von einem Rechtsradikalen erschossen. Also so weit hergeholt ist das alles nicht mit der Fragilität der Demokratie. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn vom Schutz jüdischen Lebens die Rede ist, dann wäre das sowieso so eine bedrohte Art, ja? Ja. Die unter Schutz gestellt werden muss. Ich will mich nicht lustig machen, ich will auf etwas hinaus. Die offene Gesellschaft, wir alle sind zu schützen und haben nicht mildtätig irgendwie partikulare Bevölkerungsgruppen zu so schützen. So ist es. So ist es. Sehen Sie auch so? Das sehe ich absolut so. Ich kann Ihnen voll und ganz zustimmen. Und auch hier haben wir ein Problem, das hochdialektisch ist, auch widersprüchlich ist, nämlich jüdisches Leben, demokratisches Leben, jüdisches Leben, jetzt nochmal, um darauf zu sprechen zu kommen, bedarf des Schutzes eines Bundespräsidenten und der politischen Kaste und kann sich eben nicht auf die Zivilbevölkerung allein dort in Sicherheit wehen. Und das ist ein Problem. Je mehr für die Demokratie und nicht nur für die jüdische Bevölkerung. So ist es. So ist es. Es muss gewollt werden und zwar von unten gewollt werden. Das zeigt die Geschichte. Wenn das nicht gewollt wird, sind wir in einer ganz, ja, ganz problematischen Situation. Und wir müssen den Schritt wieder gehen, raus aus den identitätspolitischen, partikularen Debatten, raus aus der Geschichte, raus aus der Mythologisierung von Geschichte und hinein wirklich, wir müssen die Leistung wieder schaffen, in die Entfremdung hinein. Das heißt, dass wir immer zwei sind. Wir sind zwei als Person und als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und nicht nur, wie soll ich sagen, Jüdin und so weiter, sondern wir müssen eigentlich es schaffen, wieder zum Staatsbürgerlichen hinzukommen und das auch sozusagen objektiv auszuhalten. Und das heißt, sich selbst zurückzunehmen, Interessen als universelle Interessen zu formulieren und nicht als partikulare. Und das heißt aber von jeder Person in Zwiesprache mit sich selbst zu gehen, sich als zwei zu denken, nämlich als Privatperson auf der einen Seite und als Staatsbürger und Staatsbürgerin auf der anderen Seite. Und diese Leistung muss vollbracht werden. Der Schutz von Minderheiten, von Menschen, die beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion bedroht sind, das gehört zu unserem Demokratieverständnis. Eine offene Gesellschaft zu verteidigen, das hat mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Denn als BürgerInnen einer Demokratie, wie Jael Kupferberg das eben formuliert hat, müssen wir uns immer auch als politische Wesen verstehen. Mit diesen Impulsen gehen wir gleich in die dritte Stunde dieser langen Nacht zur Denkfabrik. Am Mikrofon ist Charlotte Weinreich. Schön, dass Sie dabei sind und bleiben Sie dran, denn hier geht es nach den Nachrichten mit einer Diskussionsrunde weiter. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, der Wahlforscher Professor Thorsten Faas und die Journalistin Ann-Kathrin Jeske denken weiter über die Frage nach, wie lässt sich die Demokratie verteidigen gegen äußere und innere Feinde? Wir sind in der dritten Stunde dieser langen Nacht angekommen und hören jetzt die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, die hier am vergangenen Dienstag im Berliner Funkhaus stattfand und das Denkfabrikthema Wehrhafte Demokratie noch einmal unter die Lupe genommen hat. Die Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin hat den Abend moderiert. Sie ist bunt und sie ist unübersichtlich. Sie ist störrisch und sie ist lebendig. Sie ist langsam und sie ist manchmal auch frustrierend. Die wehrhafte Demokratie, und sie ist unser Thema. Ich freue mich auf meine Gäste. Wo steckt sie, diese wehrhafte Demokratie? Wie geht es ihr? Wir wollen ihr den Puls fühlen. Wer sind ihre Freunde und wer sind ihre Feinde innen und außen? Und wie lässt sie sich verteidigen, und zwar wehrhaft verteidigen? Und das sind meine Gäste. Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Bundestages, Bündnis 90 Die Grünen und Thüringerin mit dem Wahlkreis Gotha-Ilm-Kreis. Und Sie sagen, Frau Göring-Eckardt, es lohnt sich, sich entgegenzustellen. Demokratie kriegt man nicht geschenkt. Herzlich willkommen. Und willkommen an Ann-Kathrin Jeske, meine Kollegin im Deutschlandfunk, Autorin, Juristin, Bochumerin von Geburt, gelernte Berlinerin inzwischen und Mitarbeiterin des Bundestages auch mal irgendwann. Sie sagen, Demokratie ist ein ziemlich großes Versprechen und demokratische Politik, das lege ich Ihnen jetzt mal in den Mund, wir können da gleich drüber reden, zum Beispiel im Bundestag, ist Handwerk. Herzlich willkommen. Und Thorsten Faas ist bei uns. Jetzt hole ich aus, ich brauche langen Atem für einen kurzen Titel. Professor für politische Soziologie am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften an der FU Berlin. Alles drin, alles dran? Absolut. Absolut, gut. Aufgewachsen in Rheinland-Pfalz und vor Berlin in Mainz, Mannheim, Duisburg, Essen und Bamberg. Und Thorsten Faas hält überhaupt nichts von Brandmauern, sondern er sagt, Demokratie kann nicht verordnet, sondern muss jeden Tag von uns allen gelernt werden und praktiziert. Herzlich willkommen auch an Thorsten Faas. Frau Göring-Eckardt, sind Sie selbst eine wehrhafte Demokratin? Wehren Sie sich? Ja. In Dessau im Sommer? In Dessau im Sommer. Ich habe gerade überlegt, wo ich anfangen soll. Und ich fange einfach an damit, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und für diese Demokratie gestritten habe, auf die Straße gegangen bin. Und im Nachhinein sieht es alles so friedlich aus. Und diese selbstgemalten Schilder und die Bilder, die wir sehen, auf der Mauer alle tanzen. In Wahrheit war es natürlich für viele Menschen sehr gefährlich. Und viele waren im Gefängnis und haben sehr, sehr viel riskiert dafür. Mir ist zum Glück nichts passiert außer diesen normalen Überwachungen. Aber trotzdem war die Freiheit und die Demokratie für mich der Grund, dafür, dass ich das riskiert habe, der Grund dafür, dass ich mich mit anderen zusammengetan habe in meiner Kirche, um das zu erleben und Demokratie zu gestalten in irgendeiner Form. Wenn ich mir das heute überlege, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal Abgeordnete des Deutschen Bundestages eines freien Parlaments werden könnte. Das bin ich jetzt schon 25 Jahre. Das ist ganz schön viel. Und ich würde sagen, ja, natürlich wehre ich mich. Und das ist Handwerk, da stimme ich zu. Und das ist natürlich auch manchmal ganz schön anstrengend, weil man kann sich nicht aussuchen, wann Mensch sich jetzt zu wehren hat. Manchmal ist es irgendwie, weil in Dessau mich Leute anschreien und ich versuche mit ihnen zu reden, aber sie merken dann plötzlich, dass sie nur schreien können. Manchmal ist es aber auch beim Kaffeetrinken am Sonntag mit irgendwelchen Leuten, mit denen man entfernt verwandt ist. Kann man sich ja nicht immer aussuchen, ne? Oder das wollten Sie dann sagen? Ja, genau. Ja. Zuhören können, haben Sie selber einmal gesagt, ist die wichtigste Eigenschaft für Politiker. Und weil wir, danke auch für den Blick in den historischen Göring-Eckardt-Karton, weil wir jetzt gerade über Dessau gesprochen haben, in diesem Sommer. Das, was Sie da zu hören bekamen, das war starker Tobak. Kriegstreiberin hat man sie genannt, Grüne an die Ostfront, grüner Abfall. Wie geht man damit um? Kann man das nur, weil man diese Geschichte hat, die Göring-Eckardt-Geschichte? Na, noch schlimmer war die Beschimpfung Küchenhilfe. Und dann habe ich endlich mal, also das kriege ich häufig im Netz auch, du bist doch eine Küchenhilfe. Da habe ich endlich mal ein Wort einlegen können für die Küchenhilfe und diese Profession. Und ja, es waren diese anderen Beschimpfungen auch dabei. Also was aufgefallen ist, ist, dass die Leute, die da waren, wirklich nur laut geschrien haben. Ich habe dann gefragt, wollt ihr reden? Und dann hat der Anführer dann plötzlich gesagt, jetzt seid mal ruhig, sie will reden. Und das hat ungefähr 2 Minuten gehalten, also wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, worüber wollt ihr denn reden? Und dann sagte der, ja, dann erklären Sie doch jetzt mal das Programm. Und dann habe ich gesagt, ja, brauchen wir jetzt länger. Und dann habe ich gesagt, wir stehen hier an der Elbe. Und weiter kam ich nicht, weil dann wurde sofort laut geschrien, dass es den Klimawandel nicht gibt. Ich hatte nur gesagt, wir stehen an der Elbe, weil ich dachte, das ist ja auch deren Heimat und vielleicht kann man darüber ins Gespräch kommen. Hat nicht geklappt. Aber wichtiger ist mir noch, wegen der Wehrhaftigkeit. Ich war da nicht alleine. Da waren um mich herum eine ganze Menge Menschen, die sich auch über den Elbeausbau unterhalten wollen. Und es saßen Menschen im Restaurant dahinter. Bei denen habe ich mich dann entschuldigt, weil die waren ja, ich glaube, es war Freitag sogar, abends ins Restaurant gegangen und wollten es nett haben miteinander. Es tut mir leid, dass sie jetzt dieses Gegröle hier sich anhören mussten. Das war natürlich nicht mein Plan. Und die haben sich aber alle bedankt, bis hin zu den Leuten, die da gekocht haben und serviert haben, die dann irgendwie meinten, dann mal so dazustehen und die Daumen zu heben. Und da habe ich gedacht, das ist auch Teil von Wehrhaftigkeit, ne? Dass Leute dann sagen, nee, bitte bleiben Sie stehen, machen Sie das, Sie machen das für uns mit. Frau Jeske, Sie haben es gehört, Frau Göring-Eckardt hat bejaht, dass Politik Handwerk ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Sie sind Journalistin, Juristin, Sie sind Bürgerin, meine Kollegin. Wo müssen Sie sich wehren als Demokratin? Ich habe ein bisschen über den Begriff nochmal nachgedacht, wehrhafte Demokratie, und habe geschaut, wo kommt der eigentlich her? Und im Nachkriegsdeutschland ist es ja vor allen Dingen ein Begriff, den das Bundesverfassungsgericht geprägt hat. Und für mich ist es eben auch stark ein institutioneller Begriff, der eben die Frage berührt, wie kann sich denn die Demokratie selbst gegen ihre Feinde wehren? Und das hat für mich dann in erster Linie eben auch erstmal was mit den Institutionen zu tun, die verteidigt werden sollen und die sich eben auch selbst verteidigen können. Stichwort Bundesverfassungsgericht. Und ich habe dann überlegt, würde ich mich denn selbst auch als wehrhafte Demokratin bezeichnen, und habe dann gedacht, irgendwie ist mir das so ein bisschen dick aufgetragen. Vielleicht auch, weil ich nicht so sehr, glaube ich, die Erfahrung mache, die Katrin Göring-Eckardt macht, dass ich selten angefeindet werde, wenn ich irgendwo auftauche, weil mich kennt halt auch keiner. Aber ab heute dann. Aber im Netz als Journalistin, als ja, Autorin, auch, ja. Als Moderatorin für Beiträge beispielsweise, also gibt es da Angriffe? Müssen Sie sich da erwehren? Ja, klar, da kommt schon das ein oder andere Mal was. Ich mache dann oft die Erfahrung, die E-Mails, die kommen oder so, oder auch auf Twitter, das ist dann alles ja schon oft sehr polemisch und auch beleidigend. Aber wenn man dann ein bisschen mal sich die Zeit nimmt zu sagen, okay, ich schreibe jetzt eine Mail zurück und ich versuche jetzt ins Gespräch zu kommen, Dann, klar, gibt es auch die Erfahrung, wo man merkt, nee, das funktioniert hier gar nicht. Aber es gibt auch die Erfahrung, wo man merkt, die Leute sind sehr dankbar, wenn sich jemand mal die Zeit nimmt, das zu machen. Und dann plötzlich werden sie ganz milde. Ich habe einmal einen Hörer angerufen, ja, und der war dann total überrascht. Und die Mail, ich hatte überhaupt keine Lust, den anzurufen. Die Abteilungsleitung hatte mir gesagt, ich muss den jetzt anrufen. Sehr gut. Und dann habe ich den angerufen und wollte das eigentlich überhaupt nicht. Und weil diese Mail eben auch so beleidigend war. Und dann kamen wir ins Gespräch und es wurde total nett. So. Aber es ist natürlich nicht immer so. Sie haben gesagt, Frau Göring-Eckardt, dass sich Ihrer Beobachtung nach jetzt mit diesem Sommer in Dessau, über den wir kurz gesprochen haben, auch etwas verändert hat. Könnten Sie das beschreiben? Was hat sich verändert? Die Aggressivität im Ton, die Unmittelbarkeit des Angriffs, möglicherweise auch dann wieder der Zuspruch, den Sie geschildert haben. Es gab ja beides, ne? Es gab beides, und ich glaube, das Interessante ist, dass sich mehr Menschen verantwortlich fühlen für die Demokratie in diesen Zeiten. Wir haben es halt damit zu tun, dass wir, ich glaube, vor 10, 15 Jahren ging es immer um Parallelwelten, weil man über Migrantinnen und Migranten gesprochen hat, die angeblich in einer Parallelwelt leben oder vielleicht auch die anderen. Und heute haben wir aber so Informationsparallelwelten, wo man ganz schwer tatsächlich hineinreichen kann. Das können Sie ja als Radio, als Rundfunk, alle Medien noch sehr, sehr viel mehr spüren, dass eine komplette Parallelwelt existiert. Und manchmal spült die in meine Welt hinein und ich denke, das kann nicht sein, dass irgendwie meine Stiefschwester glaubt, dass das, was mit dem Bild von Putin und einer Stimme, die was ganz anderes sagt, wo man schon an Lippenlesen erkennen kann, das passt nicht zusammen, denkt, der hat es vielleicht wirklich gesagt. Wenn man jetzt KI dazu nimmt und sieht, wie perfekt das inzwischen ist, dann stelle ich mir vor, was bedeutet es eigentlich für die nächsten Monate und Jahre, dass es so eine Informationsparallelwelt gibt mit sehr viel Falsch-Desinformation. Und welche Chance haben wir eigentlich, das überhaupt mitzubekommen und dann dagegen zu wirken? Aber Sie haben jetzt angefangen mit einem Pastellton. Sie haben gesagt, ich nehme Sie beim Wort, es gibt mehr Menschen, die Demokratie verteidigen. Ja, das bin ich auch überzeugt davon. Ja, das ist Frau Jeske? Herr Faas, geht Ihnen das vom Empfinden her ähnlich? Der Wissenschaftler hat es wahrscheinlich erforscht und jetzt ganz schlecht. Ja. Es gibt eine breite Unterstützung der Demokratie, das ist völlig richtig. Und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so einen Abgesang regelmäßig formuliert, weil wir aus vielen Bevölkerungsmeinungen, Einstellungen wissen, dass sich auf Ebene der Bürgerinnen und Bürger gar nicht so viel verändert hat. Es gab immer schon Menschen mit sehr, sehr problematischen Ansichten in diesem Land. Nur haben wir die, glaube ich, nicht so gesehen, so stark, wie wir das im Moment tun. Was sich geändert hat, ist technisch gesprochen die Angebotsseite, das Parteiensystem. Wir haben eben mindestens eine politische Kraft, die versucht, all diese Unzufriedenheit zu bündeln, zusammenzuführen, auch zu polarisieren ganz stark. Und das ist, glaube ich, das, was sich verändert hat. Aber ich glaube, wir sehen nicht in Umfragen, dass insgesamt, zumindest in guten Umfragen, die auch wirklich einen hohen qualitativen Anspruch haben, dass die Zufriedenheit und vor allem auch die Unterstützung der Idee der Demokratie nachgelassen hat. Da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, ich bin völlig bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass wir diese Informationsblasen haben und dass wir sehr schnell sozusagen linke, rechte Blasen. Aber ich glaube, wir haben ein mindestens so großes Problem, dass wir völlig politikfreie Informationsblasen haben. Und wir an der Stelle eigentlich sehen, dass so eine Grundversorgung mit Politik tatsächlich eine riesige Herausforderung ist. Und deswegen dann auch die Anfälligkeit in Anführungszeichen für Falschinformationen, zugespitzte Informationen größer geworden ist, weil Menschen einfach nicht mehr das, was Sie gerade geschildert haben, nicht mehr das sozusagen Maß an Informationen mitbringen, sondern das kann nicht sein, das glaube ich einfach nicht. Da haben wir tatsächlich eine riesige Herausforderung. Frau Jeske, aus der Politikerverdrossenheit, Politikverdrossenheit ist inzwischen so etwas für bestimmte Gruppierungen und Gruppen in der Gesellschaft. Wie Demokratieverdrossenheit geworden? Also wenn man sich die Studienlage anguckt, das ist vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe eine Reihe im Rahmen dieser wehrhaften Demokratie Denkfabrik gemacht über Demokratie, 5 Teile, und da ging es eben auch um diese Verdrossenheit mit der Demokratie. Und wenn man sich die Studien anguckt, widersprechen Sie gerne, dann gab es, glaube ich, schon immer auch eine gewisse Form von Verdrossenheit. Und trotzdem finde ich die Zahlen schon alarmierend. Also beispielsweise sagen 75% der Menschen in Deutschland, ich bin mit dem aktuellen Zustand der Demokratie unzufrieden. Weil ich glaube, dass ich als Mensch keinerlei Einfluss habe auf Politik. Und das, finde ich, ist schon eine dramatische Zahl in einer Demokratie. Das sind einfach 3/4. Und ich glaube schon, dass sich Demokratie da auch immer wieder fragen muss, wie entwickelt man sie denn weiter? Also bei aller Wehrhaftigkeit und allem, ne, wo es darum geht, wie verteidigt man das? Wenn wir uns die gegenwärtige Situation anschauen, in Deutschland, in Europa und weltweit, dann dominieren, würde ich mal sagen, und so wie Sie mich kennen, viel zu flach gepfiffen, 3 Ks. Kriege, Krisen und Klima. Und Frau Göring-Eckardt, in unserem Land kommt dann noch ein 4. K dazu, Karlsruhe. Wir haben ein nicht korrektes Umbuchen von Haushaltssummen der Bundesregierung, die ist dabei erwischt worden. Wir haben Umfragewerte im Keller. Und ein Vertrauensverlust ohnegleichen. Jetzt biete ich Ihnen mal 3 Herren an. Und Sie dürfen sich einen aussuchen. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Weiterentwicklung, Frau Jeske. Der Kanzler, Olaf Scholz, verspricht, you never walk alone. Dann haben wir bitte den grünen Finanzminister aus Baden-Württemberg, Daniel Bayers, der sagt, wir müssen Hausnummern nennen, wir müssen über die Kosten sprechen. Frau Göring-Eckardt, halten sich fest, wir müssen auch über die Rente reden. Und der 3., Tarek Al-Wazir, der sinngemäß sagt, es sind auch die überstiegenen Erwartungen an demokratische Politik und viele Bürger, die Wahrheiten nicht hören wollen. Herr Faas, Sie fangen an. Wen nehmen Sie? Ich bin froh, dass er... Ich nehme dann den, der übrig ist. Scholz, Bayers. Ich erinnere mich. Tarek Al-Wazir. Ich würde mal mit dem You Never Walk Alone gehen, weil da natürlich ein sehr wahrer Kern drin steckt. Demokratie heißt nun mal, dass wir uns immer wieder auch klar machen müssen, dass es um gemeinschaftliche, verbindliche Entscheidungen geht und dass wir nicht alles in diesem Land nur jeder und jede für sich alleine entscheiden können, sondern dass das ein gemeinsames, kollektives Unterfangen ist und dass sozusagen wir auch auf der Lösungsebene, aber auch wenn es darum geht, uns auszutauschen, über Optionen zu diskutieren, dass Demokratie immer auch heißt, dass wir das gemeinsam in Angriff nehmen müssen und manche Diagnose ja darauf hindeutet, dass Menschen genau nicht das Gefühl haben, Sie haben es gerade angesprochen, dass sie irgendwie Teil dieses Systems sind, dass sie gehört werden, dass sie sich einbringen können. Also insofern finde ich diesen Satz, der ja auch ein sehr emotionaler Satz ist, You never walk alone, einen, der zum Fußball passt, wo er ja auch herkommt, der aber auch zu Demokratie und einem Gemeinschaftselement passt, wie es für Demokratie eben essentiell ist. Man könnte ihn aber auch so verstehen, mach dir keine Sorgen, ich passe auf dich auf, ich bin für dich da. Ja, auch da würde ich aber tatsächlich mitgehen. Und so, da passt er ja auch ein Stück weit zu dem, was dann Sie von Tarek Al-Wazir zitiert haben, dass natürlich Demokratie, repräsentative Demokratie, auch Arbeitsteilung heißt. Dass man sagt, wir haben keine direkte Demokratie, wo Bürgerinnen und Bürger alles selbst entscheiden, sondern wir haben ein Prinzip, das darauf aufbaut, dass Menschen sich zur Wahl stellen, dass sie gewählt werden und dass sie dann aber auch 4 oder auf Länder eben häufig 5 Jahre lang Dinge tun und sich dafür dann irgendwann auch wieder zur Wahl stellen. Also insofern könnte ich auch mit dieser Dimension durchaus mitgehen zu sagen, ihr Bürgerinnen und Bürger könnt uns vertrauen. Wir schenken ja auch durchaus Vertrauen für eine Legislaturperiode. Also auch wenn Sie diese Dimension anlegen, könnte ich da durchaus mitgehen. Frau Göring-Eckardt, wen haben Sie sich jetzt ausgesucht? Ja, das sind 3 Männer, da komme ich nicht klar. Ich habe schon den Eindruck, und da wäre ich bei Tarek Al-Wazir, dass es mir sehr, sehr oft begegnet, vor allem in den letzten Monaten, dass Menschen denken, Politik und Politikerinnen, das bedeutet, ich habe ein Problem und du bist dafür da, es zu lösen. Und das ist so eine gewisse Dienstleistungsmentalität. Und ich war in einem Raum, da waren, weiß ich nicht, 100 Leute. Und dann sagten zig Leute von denen, also das ist mein Problem, was machen Sie denn da? Und das ist mein Problem und was haben Sie denn für eine Antwort und wie lösen Sie das? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist eine krasse Erwartung, dass ich all diese individuellen Probleme, auch noch ich alleine am besten, lösen soll. Und sie gar nicht verstanden haben, dass diese Lösungen sich im Zweifelsfall total widersprechen würden. Dann habe ich gesagt, nee Leute, so ist es nicht. Ich löse nicht Probleme von einzelnen Menschen, sondern als Politikerin ist mein Job, das zu hören, was ihr für Ideen, Kreativität, von mir aus auch Probleme habt und dann für das gemeinsame Ganze, also so christlich würde man sagen, suche der Stadt Bestes, ja, was zu finden, was für alle gut ist, erträglich ist, manchmal sogar ein Konsens, häufig ein Kompromiss, was zum politischen Handwerk ja gehört. Und habe gemerkt, dass sehr viele Leute total verdattert waren, als sie gemerkt haben, sie können gar nicht davon absehen, dass ihr Nachbar den anders, ich kannte den Nachbarn ja nicht, aber sie kannten den, der neben ihnen saß und was anderes wollte, dass sie sich möglicherweise schon mal selber mit dem einigen müssen oder aber ich es dann tue. Also das ist das eine. Das andere, you never work alone, also ich bin so ein bisschen skeptisch, wie Menschen das hören. Gemeint war es ganz bestimmt, total viel Beteiligung. Wie war es gemeint? Mit ganz viel Beteiligung so, und alle sollen mitmachen können und sowas. Aber gehört wird es natürlich, wie ich mache es schon für dich. So. Und das ist in der Demokratie nur so semi wahr, weil ich mache es schon für dich, das wird auf Dauer ja nicht funktionieren. Dann ist es wiederum der Job zu sagen, ja, scheinbar reicht es eben nicht mehr mit den alten Formaten, an die wir uns so gewöhnt haben und wir legen die Planungsunterlagen, damit die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen. Über Jahre legte man, Jahrzehnte legte man die aus zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann hat man sich gewundert, dass ganz wenige Menschen zu der Zeit ins Amt gegangen sind und sich die Planungsunterlagen angeguckt haben. Das ist inzwischen zum Glück anders, es passiert nicht mehr, aber wollten wir wirklich wie viel Beteiligung? Vielleicht nicht so viel, aber jetzt haben wir so Instrumente wie Bürger- und Bürgerinnenräte. Wir haben Befragungen von Menschen, nicht mehr, wie findet ihr es hier, sondern wie wollt ihr das mit dem Radkonzept haben und so weiter. Und ich finde, das sind völlig andere, viel spannendere Instrumente, an denen sich auch viel mehr Leute real beteiligen und den Eindruck haben, sie sollen das auch und es passiert dann auch was damit. Es muss natürlich hinterher auch real was damit geschehen. Also auch nicht, wahrscheinlich nicht 1:1, aber dass man nicht sagt, okay, habt ihr schön gemacht, habt ihr jetzt euch auch mal Gedanken gemacht und dann machen wir weiter, wie wir es uns überlegt haben, das wird auch nicht gehen. Die aktivierenden Momente oder Rezepte für eine wehrhaftere, noch wehrhaftere Demokratie, eine Reform vielleicht auch von Demokratie, wenn es das gäbe, da kommen wir gleich drauf, ich vergesse es nicht. Und Sie bitte auch nicht, Frau Jeske. Der Kanzler, der Rentenmensch von den Grünen und Tarek Al-Wazir, der sagt, ach, ihr wollt's doch gar nicht hören. Wen nehmen Sie? Ich nehme Daniel Bayers. Den Baden-Württemberger? Genau. Weil ich schon finde, also natürlich kann man jetzt sagen, dieses Urteil zum Haushalt des Bundesverfassungsgerichts ist halt einfach ein Urteil. Da wurde vielleicht nicht so gute Politik gemacht und jetzt muss man das irgendwie gerade rücken. Aber ich glaube, dass sozusagen wie dieser Trick, nenne ich es jetzt mal, entstanden ist. Ich glaube schon, dass der für eine tiefer greifende Entwicklung steht. Denn wenn man sich fragt, also ich erinnere mich noch, vor einem Jahr gab es schon die Eilentscheidung dazu beim Bundesverfassungsgericht und da war ich gerade in Karlsruhe bei der ARD und habe das gesehen und habe gedacht, oh, das sieht irgendwie nicht so gut aus, dieser Trick hier, diese Corona-Milliarden in so einen Klimafonds zu stecken. Das wirkte schon beim ersten Rechtsempfinden ein bisschen merkwürdig. Okay. Und man muss sich dann ja aber fragen, warum wurde das denn so entschieden? Und wahrscheinlich wurde das ja so entschieden, weil sich eben die Ampelparteien anders nicht auf die Finanzierung einigen konnten. Und wenn jetzt beispielsweise SPD und Grüne zusammen regiert hätten, hätte man sich wahrscheinlich einfach darauf geeinigt, die Schuldenbremse auszusetzen. Man hätte diesen Topf sozusagen für sich ordentlich verabschiedet. Und dann hätte man dieses verfassungsrechtliche Problem nicht gehabt. Wenn jetzt, was weiß ich, die SPD mit der FDP regiert hätte, hätte man vielleicht gesagt, ach, das brauchen wir gar nicht. Wir lassen einfach diese Milliarden davon den Corona-Krediten verfallen und wir nehmen dieses Geld nicht auf. Und ich glaube schon, dass, oder zumindest vielleicht haben Sie auch eine Einschätzung, Frau Göring-Eckardt, dabei. Ich habe mir schon so gedacht, naja, ich glaube schon, dass dieser Finanztrick eben auch nur entstanden ist, weil man sich zu dritt nicht anders einigen konnte. Und das wiederum hängt natürlich damit zusammen, dass man überhaupt heutzutage Dreierkoalitionen braucht und nicht mehr diese sicheren oder ja etwas einfacheren Zweierkoalitionen. Aber das wollen wir jetzt noch mal wissen, ne? Frau Göring-Eckardt, Finanztrick, sagt die Kollegin. Habt ihr getrickst? Na, im Nachhinein ist es ja einfach, das so zu beurteilen. Als wir da saßen, haben Sie einerseits recht, ja, dass zwei Parteien da waren, die gesagt haben, wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Also nicht aussetzen, sondern einfach zu sagen, wenn man Investitionen braucht, wenn man sieht, wie lange viel zu wenig Klimaschutz gemacht worden ist, welche Relevanz das hat, dann kann man nicht sagen, wir müssen es irgendwie aus dem Haushalt finanzieren. Dafür war der Stau an Investitionen nicht nur für die Veränderungen, die wir durch die Klimatransformation brauchen, sondern für vieles, vieles andere. Ich meine, wie viele Brücken, Bahnschienen, Straßen und Schulen und also ich muss es gar nicht aufzählen, das wissen eigentlich alle. Und wir wussten, wir müssen diesen Stau auflösen. Und dann kann man sagen, wenn man nicht zu einer Reform der Schuldenbremse kommt, wie macht man es dann? Und ich saß ja auch mit in diesen Verhandlungen und ich war ganz ehrlich gesagt, ich war heilfroh, dass der damals noch Finanzminister Olaf Scholz gesagt hat, das können wir so machen. Und ich glaube, die meisten haben gedacht, naja, wenn er das sagt und wenn die Vorgängerregierung auch gedacht hat, das kann man so machen, dann wird man jetzt gar nicht so lange darüber nachdenken. Wir hatten genug zu denken, zu streiten, zu verhandeln bis in viele Nächte hinein, in viele Details hinein und so. Also deswegen ist so dieses, wir haben das mutwillig so gemacht, würde ich sagen, nein, sondern alle haben gedacht, das geht handwerklich und haben sich darauf verlassen, dass die anderen das gut überlegt haben. So. Trotzdem haben sie völlig recht, vor einem Jahr hätte man mal genauer nachdenken müssen, ob man jetzt vielleicht doch in eine schwierige Situation gerät und wie man dann damit umgeht. Nur die Antworten darauf sind eben auch noch die von vor zwei Jahren. Eigentlich müsste man sagen, die Schuldenbremse, so wie sie mal gedacht war, und ich war dabei, als sie beschlossen worden ist, und ich fand es eigentlich richtig, damals zu sagen, wir können nicht auf Kosten der nächsten und übernächsten Generation leben, was das Geld angeht. Das stimmte. Aber wir können eben auch nicht auf Kosten der nächsten und übernächsten Generation leben, was die Klimakrise angeht und auch nicht, was die Investitionen angeht. Das ist, kostet selbst Geld denen am Ende ja unfassbar viel mehr, aber vor allen Dingen Wohlstand, Lebensqualität, Überlebensexistenzmöglichkeiten, Luft zum Atmen, alles das. Und deswegen sind das ja auch Schulden, die wir hinterlassen, die wir weitergeben. Und Schulden nur zu definieren in Bezug auf Geld, das funktioniert halt heute nicht mehr. Herr Faas, Sie haben nach dem Finanztrick und den, sagen wir mal, handwerkspolitischen Worten von Frau Göring-Eckardt ein bisschen geschmunzelt. Zu welchem Schluss kommen Sie? Ich muss deswegen immer so ein bisschen schmunzeln, gar nicht wegen dem, was Sie, Frau Göring-Eckardt, gesagt haben, sondern weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir nicht anerkennen, was für eine besondere, und damit meine ich vor allem außergewöhnliche Koalition wir da gerade haben. Und wie schwierig es, wir haben eben über Kompromisse geredet tatsächlich, wie schwierig es ist, diese drei Partner, die am Anfang auch mit viel Euphorie gestartet sind, vielleicht unter dem Stichwort Erwartungsmanagement nicht ganz optimal war damals, aber wir haben uns aber wirklich gefunden. Ja, das aber gerade so dieses Grün-Gelbe, dieses, ne, wir suchen uns jetzt aus, ob wir mit SPD oder Union regieren, das hat natürlich den Eindruck einer Geschlossenheit erzeugt, der dann doch sehr schnell nicht ganz einem Realitätstest vielleicht im Stand gehalten hat. Nur was dann eben passiert ist in der Folge des Krieges Russland-Ukraine und all dem, was das für die Innenpolitik bedeutet hat, dass wir eben nicht mehr über gesellschaftlichen Fortschritt, sondern über ganz viel Umverteilung, Steuerfragen, wie finanzieren wir das alles, gesprochen haben und da einfach, wir haben es ja gerade schon gehört, die Positionen so weit auseinander liegen, dass wir eben permanent den Eindruck haben, da muss mühsamst zusammengehalten werden, was eigentlich nicht zusammenpasst, wenn es um Steuer-, Finanz-, Schuldenfragen geht. Und das, finde ich, muss man auch anerkennen. Und insofern ist völlig richtig, dass Menschen unzufrieden sind, dass sie auch mit dem aktuellen Zustand der Demokratie überhaupt nicht zufrieden sind. Aber was ist die Alternative? Also das ist eben auch das, was Menschen gewählt haben, mit dem man dann auch umgehen muss. Darf ich einmal widersprechen oder ist das nicht vorgesehen? Bitte. Auch zweimal. Nein, weil also Sie haben natürlich recht. Wir haben uns ganz viele Sachen vorgenommen, die wir jetzt gar nicht machen können, weil die Rahmenbedingungen sich so massiv geändert haben. Aber Sie haben den Krieg gegen die Ukraine erwähnt. Und wenn ich mir überlege, ich glaube, ich habe 2014 oder 2015 das erste Mal im Bundestag darüber gesprochen, dass es falsch ist, sich weiterhin von russischem Gas abhängig zu machen. Und wir haben in einer Turbogeschwindigkeit es geschafft, in dieser Konstellation uns von diesem fossilen Energieträger unabhängig zu machen und gleichzeitig von der Diktatur unabhängig zu machen. Das ist schon eine sehr große Sache. Also wenn ich mir überlege, wie viel gelacht worden ist darüber, wie viel geredet worden ist, dass es auf gar keinen Fall geht und was das alles bedeutet. Und dann ist es innerhalb von wenigen Monaten geschafft worden. Und wenn man sich jetzt, ich will jetzt nicht so eine Erfolgsbilanz der Ampel aufzählen, aber dass wir sehr, sehr viel mehr erneuerbare Energien haben, dass wir in einer ganzen Reihe von gesellschaftspolitischen Fragen weitergekommen sind, das ist schon auch Realität. Und deswegen glaube ich, trotzdem haben Sie recht, dass es diese Unzufriedenheit mit dem Zustand der Regierung gibt. Ich weiß gar nicht, ob man da gleich sagen muss, Zustand der Demokratie. Das stimmt schon, weil alle Entscheidungen, die öffentlich diskutiert werden, werden immer diskutiert im Sinne von, die können sich nicht einigen, es gibt Nachtsitzungen und dann bis kein weißer Rauch mehr aufsteigt, ja, wird da im Kanzleramt gesprochen und dann hofft man, dass es ein Ergebnis gibt, wo übermorgen auch noch alle sagen, ah, das war das, was wir vereinbart haben und so. Das teile ich alles, das verstehe ich auch alles, das zu Verdruss führt. Aber zu sagen, dass mit dem Fortschritt stimmt nicht, der Fortschritt ist an einer anderen Stelle eingetreten, als wir es dachten, in der Tat. Also ne, ganz schnell diese Unabhängigkeit herzustellen und sehr, sehr viel schneller bei den Erneuerbaren zu sein, als wir es damals für möglich gehalten haben. Applaus? Unbedingt. Macht man das hier? Ich dachte, das Blende zurück in die Zeit, die Sie zu Beginn beschrieben haben. Wäre das ein Rezept gegen Demokratie? Eine Revolution jetzt? Nein, noch nicht gleich. Moment. Lassen Sie mich noch nicht eine Revolution ausrufen, sondern möglicherweise die Erinnerung daran, was Transformation zum Beispiel in Ostdeutschland heißt und was wir davon im Westen wahrnehmen könnten, um jetzt Probleme zu begreifen, zu erfassen und auch zu bewältigen, mit einer ganz anderen Leidenschaft, einer ganz anderen Lebensbejahung beispielsweise. Wir sind ja immer so ein bisschen düster an der Stelle. Ja, fragen Sie doch gerne mal. Ja, also wie habt ihr das gemacht? Also werden Sie nicht gefragt, Frau Göring-Eckert? Ich werde genug gefragt. Also das ist zumindest nicht das richtige Beispiel. Nein, aber es haben natürlich Menschen 89, 90, Anfang der 90er Jahre, die genau wie ich gedacht haben, dass ihr Leben vorgezeichnet ist bis irgendwie zur Rente und dann darf man mal in den Westen fahren und irgendwie sowas, ja. Egal welche Ausbildung sie hatten, egal wie alt sie waren, egal in welchem Teil dieser Deutschen Demokratischen Republik sie gelebt haben und was sie so gelernt hatten, die haben alle diese wirklich krasse Veränderung von einem System ins andere mitgemacht. Man musste sich plötzlich eine Krankenversicherung aussuchen, total verrückte Sache, das war alles irgendwie vorgesehen. Man musste andere Sachen lernen, man musste sich eine Arbeit suchen, die war nicht einfach da und so. Und heute mal zu fragen, sagt mal, ihr habt so viel verändert in eurem eigenen Leben, in diesem Land. Was ist eigentlich daran gut gewesen? Was ist schiefgegangen und warum? Und woran knabbert ihr heute noch? Und was können wir für das, was wir jetzt vorhaben, eine noch viel, viel größere Veränderung, Transformation, Umwälzung, Umsturz sozusagen weg von der fossilen Welt hin zur Erneuerbaren? Das ist ja noch sehr viel mehr. Es ist global, es ist nicht mehr national. Was könnten wir davon lernen? Das wäre meiner Meinung nach ein Doppeleffekt. Erstens würden die Leute was zu sagen haben, was interessant wäre für alle. Und zweitens würden sie zum ersten Mal wahrscheinlich das Gefühl haben, man guckt mal danach, ob auch der Westen vom Osten gegebenenfalls was lernen könnte. Das wäre, finde ich, eine gute Revolution. Frau Jeske. Ja, Revolution ist ja Systemwechsel. Das wäre soweit. Also eine gut demokratische Öffnung, ein frischer Wind, es wäre ein Perspektivwechsel sozusagen. Ein Transformationsperspektivwechsel. Sie als junge Frau. Naja, ich glaube, Sie sind ja in der Position, sozusagen in der Pole-Position, sowas auch zu schaffen. Also ne, ich hänge auch immer noch so ein bisschen an dem, was Thorsten Faas gesagt hat. Was ist denn die Alternative? Diese Parteien sind nun mal gewählt. Ja, natürlich, aber es ist ja dann gerade die Aufgabe dieser Parteien zu schauen, okay, wenn Leute unzufrieden sind mit Demokratie, wie schafft man denn, da einen neuen Impuls zu setzen? Ich finde, wenn Sie halt von diesen großen Transformationsthemen sprechen, dann frage ich mich, warum werden die denn nicht mal zur Disposition gestellt? Also der Bürgerrat, den es jetzt gerade gibt im Bundestag, der ist zu Ernährung im Wandel. Das ist ein nettes Thema, aber offen gesagt, es ist nicht das allerwichtigste Thema und wahrscheinlich auch nicht das dritt- und viertwichtigste Thema, was die Menschen gerade umtreibt. Und da, natürlich ist das eine Zumutung für den Bundestag, wenn wirklich mal ein wichtiges Thema beraten werden würde von diesem Bürgerrat. Und am Ende kann der Bundestag natürlich auch immer noch in bestimmten Dingen abweichen, andere Dinge entscheiden, das Ganze komplett über den Haufen werfen. Aber ich finde schon, ja, vielleicht sollte sich der Bundestag das zumuten. Also ich bin total dabei. Der Bürgerrat Klima hat ja vor der Bundestagswahl nicht vom Bundestag eingesetzt, aber da gab es ja diesen Bürgerrat Klima, der sehr interessante Ergebnisse hatte, muss man sagen, und der uns eigentlich allen ins Stammbuch geschrieben hat, was zu tun wäre und sogar zum Teil wie. Ich würde über die Ernährung nicht so schlecht reden, weil wenn man sich anhört, was die Expertinnen und Experten sagen, dann sagen die nicht, es ist ein nettes Thema, es geht so ein bisschen um Gewohnheit, Nackensteak versus, weiß ich nicht, vegane Currywurst oder sowas, sondern es geht schon darum, was Ernährung, was bei uns Ernährung, was Welternährung bedeutet, was das fürs Klima bedeutet mit Methanausstoß und Massentierhaltung und so. Das ist jetzt nicht so ein Austausch. Sie klangen jetzt, ich weiß nicht, Sie haben es nicht so gemeint, Sie klangen so ein bisschen wie, der tauschen die Rezepte aus. Und so ist es nicht. Es ist schon politisch, das mit der Frage der Tierhaltung und was bedeutet das für Gesundheit, für die Menschheit und so, nicht irrelevant. Gar nicht. Nee, das verstehe ich. Ich glaube nur, es gibt ja sozusagen auch eine mediale Aufmerksamkeitsökonomie und diese Aufmerksamkeitsökonomie, gerade in Zeiten, in denen es so viele Krisen gibt, funktioniert eben nicht so, dass das Top-Thema beispielsweise auch in den Medien wäre, Ernährung im Wandel, auch wenn die sich mit wichtigen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, damit solche Bürgerräte funktionieren, damit sie auch wirklich eine Breitenwirkung haben und das nicht dann nur 60 Leute sind, die sozusagen sich damit intensiv beschäftigen, braucht es das ja auch, dass sowas in die Medien kommt. Und das passiert natürlich viel, viel stärker, wenn es auch ein Thema ist, was gerade wirklich alle umtreibt und um das man nicht drum herum kommt. Und ich glaube auch, das Signal sozusagen an die Bevölkerung ist schon ein anderes. Herr Faas. Nicken im Radio, wie macht man das? Wie bitte? Wenn man im Radio nickt, wie macht Sie man das? Sie nicken gerade, Frau Göring-Eckert. Genau. Herr Faas, wir haben jetzt Transformation Ost gehört. Finde ich total charmant, wenn Sie gestatten. Frau Göring-Eckert will nur nicht, dass wir es Revolution nennen. Dann hatten wir die Bürgerbeteiligung, die nicht simuliert werden darf, sondern ernst gemeint sein sollte und auch nicht bei Rezepten endet. Bärbel Baas schlägt vor, die Präsidentin des Bundestages pöbeln sollte teurer werden, damit es richtig wehtut. Wie lautet Ihre Rezeptur? Darf ich einen Satz zu der Transformation sagen? Ja, weil das ja auch so ein gern zitiertes Argument ist. Ich meine, wenn man sich anschaut, was die Transformation, ich kann das nur aus Daten beurteilen, die ich sehe, ich komme nicht aus Ostdeutschland, aber was dort in den 90er Jahren passiert ist, was das für Biografien bedeutet. Ich habe mal über Arbeitslosigkeitserfahrungen und ihre politischen Folgen promoviert. Also da sieht man schon einfach Brüche in Biografien, arbeitslos zu werden und auch dauerhaft zu bleiben. Das hat für so Lebenszufriedenheit vergleichbare Effekte zu dem Tod eines Partners beispielsweise. Also zu sagen, diese Art von Transformationserfahrung, das ist gelungen, die in der Fläche unglaublich produktiv zu nutzen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Bei allem, was da geleistet worden ist, ohne Zweifel. Aber das Argument, was wir häufig hören, ist ja auch genau zu sagen, jetzt haben wir uns mühsam nach all diesen Brüchen, die wir schon mal erlebt haben, mühsamst wieder was aufgebaut und jetzt steht es wieder zur Disposition. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde auch sagen, auch aus den Fehlern zu lernen, weil die Massenarbeitslosigkeit war natürlich Teil der Fehler, die gemacht worden sind. Wenn wir eine gemeinsame Verfassung erarbeitet hätten damals zum Beispiel, hätte da wahrscheinlich das Recht auf Arbeit drin gestanden. Mit der zum Beispiel auch das Thema Bürgerbeteiligung ganz anders angefasst worden wäre. Als Bürgerbeteiligung, bisher. Das Recht auf Wohnen, all diese Fragen waren ja im Verfassungsentwurf des Runden Tisches beispielsweise drin. Also ich wäre missverstanden, wenn ich den Eindruck erweckt hätte, dass alles ganz prima gelaufen ist, müssen wir uns das nur mal angucken. Sondern wie habt ihr es gemacht? Wie seid ihr klar oder eben auch nicht klar gekommen? Was waren die Fehler? Aber nur als... Jetzt, ich komme in so eine ganz seltsame Rolle, weil ich tatsächlich auch bei den BürgerInnenräten tatsächlich immer auch so ein Gleichheitsprinzip im Kopf habe und schon auch nochmal fragen würde, natürlich ist mehr Beteiligung sinnvoll und jede Perspektive, die in den politischen Prozess eingebracht werden kann, ist eine, die hochwillkommen ist. Aber wir sehen eben auch, dass wir können uns Demonstrationen anschauen, Fridays for Future, wir können uns Unterschriftensammlungen anschauen. Also wir sehen einfach bei jeglicher Form von politischer Beteiligung jenseits von Wahlen und selbst bei Wahlen, dass wir unglaublich große Gleichheitsherausforderungen haben und wir einfach selbst bei Wahlen sehen, dass Beteiligung bei 50%, teilweise liegen sie noch niedriger, wenn wir auf die kommunale Ebene schauen. Also wenn wir schon sehen, dass das Wählen für viele eine zu große Herausforderung oder dass sie einfach keine Lust oder nicht den Sinn sehen, warum Menschen dann sagen sollen, aber bei einem Bürgerinnenrat, da bin ich sofort dabei. Ich finde, wir dürfen diesen Gleichheitsaspekt von Demokratie nicht vergessen. Und insofern bin ich tatsächlich, ich bin ja auch Wahlforscher, insofern ist es wahrscheinlich ein Plädoyer in eigener Sache. Aber Wahlen sind schon etwas, das im Sinne eines Zusammenhalts, wo viele Millionen Menschen sich beteiligen, eigentlich einen sehr, sehr großen Wert und auch eine sehr, sehr große Funktion leisten. Insofern finde ich, wenn wir über Reformen nachdenken, sollten wir auch dieses Instrument in den Blick nehmen. Es gibt Länder mit Wahlpflicht, um hier mal ein bisschen zu provozieren. Belgien? Zum Beispiel, ne, wir erleben eine Europawahl 2024, wo mehrere Länder in Europa natürlich eine Wahlpflicht haben und entsprechend auch Beteiligungsraten über 90% sehen. Man kann über noch weitere Erleichterungen reden. Man kann auch einfach darüber reden, wie kann man Menschen im Vorfeld von Wahlen noch besser informieren, mobilisieren. Wie kann man in die Viertel gehen, wo die Beteiligungen erschreckend niedrig sind? Ich finde, dort liegen die Probleme und nicht so sehr, dass wir einen Bürgerinnenrat nach dem anderen brauchen. Das wird diese Art von Problemen nämlich nicht lösen. Ich nenne das jetzt mal aktivierende Demokratie. Absolut. Einverstanden. Und wir haben auch Mikrofone. Dankeschön. Und unsere Kollegin im Raum, wer mag beginnen? Ich kann. Herr Templin, guten Abend. Angesichts dessen, was uns im nächsten Jahr in Sachen AfD ins Haus steht, meine Frage an alle, sehen Sie diejenigen, die Verantwortung tragen, auf ganz verschiedenen Ebenen in der Auseinandersetzung jetzt nicht mit zu überzeugenden oder die Kampf noch nicht richtig begriffen und da können wir pädagogisch was machen, sondern in der Auseinandersetzung mit erklärten und hochqualifizierten oder nicht erklärten, aber qualifizierten, hochqualifizierten Feinden der Demokratie, die auf allen Ebenen mittlerweile vorhanden sind, die sich schulen, die ihr eigenes Hinterland schaffen, intellektuell, politisch, auf der kommunalpolitischen Ebene, in der Legislative, in den verschiedenen Parlamenten, die bis in die Exekutive reichen, die Judikative erreicht haben, die Sicherheitsdienste. Sehen Sie uns da ausreichend vorbereitet? Mein deutliches, nicht Votum, meine deutliche Wahrnehmung überhaupt nicht. Ich habe keine Rezepte, aber eine Menge Ideen und ich fürchte, dass uns die Zeit, die Wahltermine sind bekannt, einigermaßen davonläuft. Danke. Wer mag? Also ich kann genau was sagen zu den Landtagswahlen und zur AfD, weil Sie ja gefragt haben, sind wir, ich finde wir immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber sozusagen gut genug darauf vorbereitet. Und ich habe mich in den vergangenen Tagen viel beschäftigt mit der Frage nach einem AfD-Parteiverbot, das ja sozusagen das Radikalste wäre, was man machen könnte. Klar gibt es viele Argumente dafür und dagegen, aber Sie sagen, Sie haben den Eindruck, es läuft die Zeit weg und den Eindruck habe ich auch. Und ich persönlich bin der Meinung, man sollte das versuchen und habe das Gefühl, die Angst ist natürlich auf der politischen Seite groß, gerade weil die AfD jetzt auch schon so groß ist. Auf der anderen Seite wird natürlich dadurch auch die Gefahr größer, die das Ganze birgt. Wenn man sich anguckt, 34% in Thüringen beispielsweise in den Wahlumfragen bundesweit bei zwischen 20% und 23%. Und das ist ja auch eine Gefahr, die selbst wenn die AfD jetzt noch nicht sofort eine Regierung stellen würde, aber schon andere Konsequenzen haben könnte, beispielsweise sowas wie im Bundestag und im Bundesrat werden die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Heißt, wenn die AfD eine Sperrminorität hätte, sozusagen also diese Zweidrittelmehrheit zu verhindern, dann hat man schon mal das Problem, dass man da die Richterinnen und Richter nicht mehr gewählt kriegt. Und ich glaube, das zeigt ganz gut dieses Heraushalten wollen der AfD, was ja im Moment noch gefahren wird von den politischen Parteien. Das hat sozusagen eine Grenze, weil es ist ja irgendwie merkwürdig, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen die raushalten, weil wir finden, das ist eine demokratiefeindliche Partei und deshalb versuchen wir, ein Parteienfinanzierungsgesetz zu machen, was dem entgegensteht. Wir versuchen, dass die wenig Ausschussvorsitzende bekommen beispielsweise. Wir versuchen, dass sie eben auch bei der Richterwahl beim Bundesverfassungsgericht nicht mitsprechen können. Das kann man, glaube ich, eine Zeit lang machen, aber irgendwann wird es natürlich merkwürdig, weil irgendwann denkt man sich, ja gut, wenn es doch eine angeblich antidemokratische Partei ist, warum wird denn dann nicht grundsätzlich dagegen vorgegangen von den politischen Parteien, sondern warum fährt man da sozusagen diesen Schlingerkurs? Und ich glaube, dass das jetzt ein Moment ist, wo sozusagen das zu kippen droht, eben weil man auch sieht, die Ergebnisse in den Umfragen sind so hoch, dass das einfach sehr viel realer wird. Parteienverbot, Frau Göring-Eckardt? Also ich bin ja auch sozusagen gehalten darüber, sehr viel gerade nachzudenken, unabhängig davon, ob ich das gerne möchte oder nicht, und glaube, dass wir das tun müssen. Ich war mal Teil eines Verfassungsorgans, was das NPD-Verbot mit beantragt hat und bin so ein bisschen gebranntes Kind da oder Kind jetzt nicht, ne? So. Das ist ja schiefgegangen und war nicht nur nicht erfolgreich, was das Verbotsverfahren angeht, sondern es hat natürlich auch zu einem Booster geführt, dass dann sehr viele, gar nicht mehr die Partei, aber Personen gesagt haben, guck doch mal, das haben die auch schon wieder nicht hingekriegt. Deswegen bin ich sehr vorsichtig. Aber ich glaube, es gibt was anderes in diesem Kontext, was wir auf alle Fälle tun müssen, nämlich mal annehmen, wir müssen dieses Parteiverbotsverfahren anstrengen und alle Gründe, Begründungen, Fakten dafür sammeln. Und dann wird man sehen, ob man am Schluss in eine Situation kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich so viel, das müssen wir eigentlich auch tun. Und das ist genau die Frage. Also Marco Wanderwitz, finde ich, hat sehr, sehr viele, mein Kollege von der CDU hat sehr, sehr viele gute Argumente gesammelt. Und wir wissen inzwischen, es sind Landesverbände als rechtsextrem eingestuft. Es werden wahrscheinlich noch mehr werden. Da kann man auch nicht einfach sagen, naja, das ist jetzt halt mal leider so. Wir haben Bürgermeister, wir haben einen Landrat so. Das gibt es alles schon. Und nächstes Jahr, Wolfgang Templin hat es ja angesprochen, sind die Europawahlen und es sind sehr viele Kommunalwahlen. Und wenn ich mir das in meinem Heimatland anschaue, da ist es inzwischen häufig so, jedenfalls Stand jetzt, dass es tritt eine Person an aus einer demokratischen Partei oder aus einem Nichtparteienbündnis und eine Person von der AfD. Weil alle anderen schon sagen, ich lasse mich überhaupt nicht mehr aufstellen. Ich will auch gar keine Kommunalliste. Weil ich häufig übrigens mit jüngeren Frauen, die sagen, ja, ich bin zwar Mitglied bei euch oder bei der SPD oder bei einer anderen Partei, aber ich traue mir das nicht. Als Kommunalpolitikerin, also ne, wir haben vorhin darüber geredet, was Politikerinnen gerade erleben. Ich habe ja noch Schutz. Ich habe ein Team, das guckt sich irgendwie den Twitter-Kanal an und ich habe im Zweifelsfall das BKA mit mir unterwegs. Aber als Kommunalpolitikerin komme ich jeden Tag vor die Tür und lebe in Gefahr. Und dass das Leute nicht wollen, kann ich total gut nachvollziehen. Also, ich glaube, was die Aufgabe ist, ist sich sehr genau anzuschauen, was würde dafür sprechen, die Argumente zu sammeln, die Fakten zu sammeln und sich dann die Frage zu stellen, sollen wir diesen Weg gehen, weil uns unsere Verfassung dieses scharfe Schwert ja gegeben hat. Das hat ja nicht, steht ja nicht da drin, weil man es nicht auf gar keinen Fall ziehen will, sondern die Verfassung hat das genauso vorgesehen und wir müssen jetzt damit umgehen, ob der Moment da ist. Ich glaube nur nicht, was wir nicht tun können, ist sagen, das machen wir jetzt und alles andere lassen wir, weil wir werden argumentieren müssen. Auch bei uns haben viel zu viele Leute gedacht, das ignorieren wir alles noch nicht mal, was die erzählen. Nein, weil die kommen ja an diesen Sonntagskaffeetisch mit ihren Argumenten, auf welche Weise auch immer. Und wir müssen diese Argumente auseinandernehmen. Wir müssen diese falschen Fakten entkräften, entzaubern, klar machen, was anders geht. Und da gehört das, was wir vorhin so ein bisschen netter hatten, dieses Zuhören und miteinander reden, total dazu. Aber das ist eben wirklich anstrengend. Das ist anstrengend, weil es bis hinein in den Feierabend und das normale Leben und die Arbeitswelt geht, wenn man eben nicht mehr sagen kann, komm, das lassen wir jetzt mal. Wir reden heute mal nur über Marmelade kochen und nicht mehr über Politik. Diese Möglichkeit, finde ich, haben wir in den nächsten Monaten leider nicht. Wir kommen bitte zum Schluss in diesem Gespräch, dass noch ein Sozialdemokrat, Peter Glotz, die Seele der Demokratie ist. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten für die Demokratie in diesem Land. Ein Wunsch. Wir widmen uns im nächsten Jahr der Zukunft in der Denkfabrik des Deutschlandradio. Es könnte so schön sein. Sie können jetzt einmal tief durchatmen. Frau Jeske, Sie fangen bitte gleich mal an. Ein Wunsch. Ich habe richtig viele Wünsche, aber ich muss mich jetzt ja beschränken. Dass Parteien tatsächlich mehr die Wählerinnen und Wähler aktivieren, fände ich auch super. Habe ich mal eine Recherche zu gemacht und bei den Parteien nachgefragt, was macht ihr denn, um in beispielsweise Viertel zu gehen mit sozial benachteiligten Menschen? Es gab nicht so richtig Strategien. Das wäre beispielsweise ein Wunsch, das fände ich super, wenn das passieren würde. Und vielleicht, wenn ich noch einen anderthalbsten Wunsch hinzufügen darf. Auf Kosten der anderen. Ganz kurz, dann... ich fände es schön, wenn von dieser Transformation, über die wir jetzt gesprochen haben, eine positive Vision gezeichnet würde von den politischen Parteien, sodass ich als Bürgerin das Gefühl hätte, ja, trotz Klimakrise und allem, was schlimm ist, das wird trotzdem, gibt es auch eine gute Aussicht, auf die man sich freuen kann. Nordhausen war so eine, ne, Frau Göring-Eckardt, oder? Unter anderem, ja. Also ich würde sagen, ich wünsche mir, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Das ist vielleicht das Einfachste, was ich sagen kann. Nein, weil ich glaube, das stimmt total. Also es stimmt für das Leben, was wir haben werden. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass wir mit mehr aufeinander hören, mehr Zusammenhalt, mehr Rücksicht auf das, was man vielleicht Mitgeschöpfe nennen kann und auf die Natur ein besseres Leben hat. Das ist so das eine. Und Nordhausen, Sie haben es kurz angesprochen, war das Beispiel, wo es geschafft wurde, einen AfD-Bürgermeister, Oberbürgermeister zu verhindern. Und wie? Ich würde sagen, es waren drei Aspekte. Der erste Aspekt war, die Bürgerinnen und Bürger haben es gemeinsam gemacht, also auch Parteien, aber vor allen Dingen ganz viele Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Hintergründen. Alle haben gesagt, wir sehen jetzt von dem ab, was uns am wichtigsten ist, sondern wir wollen einfach nicht, dass unsere Stadt so ist und das so ausgeht und dass wir die Stadt sind, wo alle sagen, das ist die Stadt mit dem AfD-OB. Und das Dritte, das habe ich erst mitbekommen, als ich ein paar Wochen später nochmal da war und ohne Öffentlichkeit mit den Leuten nochmal geredet habe. Und dann haben sie mir ganz viele Bilder gezeigt und das waren immer total fröhliche Veranstaltungen. Und der Witz, glaube ich, im wahrsten Sinn des Wortes, war, es war einfach die fröhliche Alternative zu diesem ganzen bärbeißigen und spalterischen Gemeinen und so. Und ich glaube, das ist so, ist eben auch Teil davon, dass wir es gut haben können, wenn wir die Demokratie mit was Positivem, was Fröhlichem verbinden, was einfach auch Freude und vielleicht sogar Spaß macht. Dann schließe ich daran unmittelbar an. Ich würde sagen, wir müssen so ein bisschen entspannter werden und auch ein bisschen mehr aushalten. Auch einfach mal zuhören, was andere Menschen für Positionen vertreten und nicht sofort sagen, das ist aber dumm, unfähig, böswillig, sonst was. Sondern ich glaube, wir müssen wieder lernen, ein bisschen toleranter zu sein innerhalb von Grenzen. Das ist mir völlig klar. Aber wir müssen gucken, dass wir nicht zu schnell urteilen und Leute auch in Ecken schieben, wo sie von sich aus sich vielleicht gar nicht zugehörig fühlen, aber wo sie dann sehr schnell hingeschoben werden. Anders formuliert, wir sollten nicht schauen, dass wir Gruppierungen zusammenführen, wo vielleicht extremistische Einstellungen, die überhaupt nicht tolerabel sind, aber vielleicht auch einfach Ängste, Unsicherheiten, Unwissen vielleicht auch präsent sind, dass wir daraus nicht einen Block formen, der wirklich dann am Ende für die Demokratie ein großes Problem ist. Weil die Anteile, die wir mitunter sehen, sind nicht alles Menschen, die wirklich extremistisch überzeugt sind, sondern die sich vielleicht einfach nicht gesehen, gehört, gewertschätzt fühlen. Und wenn wir die sozusagen mit ein bisschen Entspannung, mit ein bisschen Witz, aber auch einfach mit Augenhöhe und Ernsthaftigkeit versuchen anzusprechen, dann wäre ich eigentlich ganz optimistisch. Ich auch. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Zum Abschluss also gute Wünsche für unsere Demokratie, die vielleicht wehrhafter ist, als wir manchmal denken. Auf dem Podium im Berliner Funkhaus saßen Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags von Bündnis 90 Die Grünen, Professor Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher der FU Berlin und Ann-Kathrin Jeske, Journalistin vom Deutschlandfunk. Die Moderation lag bei der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin. Sie hörten die Lange Nacht zur Denkfabrik. Und wenn Sie zum Thema wehrhafte Demokratie noch mehr wissen oder etwas nachhören wollen, dann schauen Sie doch mal auf unserer Website denkfabrik.deutschlandradio.de nach. Da finden Sie alle Beiträge aus dieser Sendung und noch viel mehr zum Weiterdenken und sich vertiefen. Mein Name ist Charlotte Weinreich und ich bedanke mich fürs Zuhören.